kennenzulernen, die zu gehen, Religion abzulegen. Und danke, dass du so ein großes Vorbild bist. Nun, liebe Gäste. Danke, lieber Ivan. Ich mache mal ganz am Anfang gleich etwas und ich werde euch bitten, dass ihr mir Licht macht. Ich weiß, das passt den meisten Leuten nicht. Die Techniker wollen immer alles finster haben und auf der Bühne ist Licht und da gibt es Videoübertragungsprobleme. Aber mir wäre lieber, wenn der Video nicht so schön wäre und ich die Leute sehen könnte. Denn zu Leuten zu reden, die ich nicht sehe, ist für mich eine Katastrophe. Also wer ist hier verantwortlich? Kann mir irgendjemand Licht machen im Raum? Dann bitte ich ganz herzlichst dafür. Ist es das möglich oder ist es nicht? Bitte. Ich will die Leute sehen. Ja. Ja, jetzt sehe ich euch, wie hübsch ihr seid und wie schön ihr ausseht. Danke, ich weiß, ich bin der Albtraum der Techniker. Und ich bin nicht nur der Albtraum der Techniker, ich bin auch der Albtraum der meisten Lobpreisleiter. Und ich werde euch gleich erklären, warum. Wenn ich dann irgendwo predige und dann am Ende meiner Predigt, wenn dann der Herr mir prophetische Worte gibt und ich beginne dann im Prophetischen zu fließen, im Übernatürlichen, dann kommt der Musiker rauf und der macht dann die Musik, denn der Geist Gottes kommt mit der Musik. Und ich sage, der Geist Gottes ist ja schon ausgegossen worden vor 2000 Jahren, lebt in mir, der kommt nicht mit der Musik, der ist ja schon hier. Viele Musik, die gespielt wird in vielen Kirchen, da fühlt er sich gar nicht wohl. Und darum ist mir am liebsten, lass mich einfach mit ihm alleine und dann werden wir sehen, was er tut. Danke, das geht bestimmt mit Video auch noch klar, oder? Ja, klappt das noch? Dankeschön. Für die, die mich nicht kennen, obwohl wahrscheinlich werden die meisten mich kennen, denn sonst wäret ihr nicht gekommen, außer irgendjemand hätte euch mit hierher geschleppt, der gesagt hat, so, du gehst jetzt mit, egal ob du willst oder nicht. Aber die meisten, denke ich, ihr seid gekommen, ja, weil ihr hören wolltet von mir. Und dafür danke ich euch mal ganz herzlichst. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich sage immer wieder zu Debbie, mir geht es so wie Billy Graham. Billy Graham hat gesagt, wenn ich mal sterben werde, die erste Frage, wenn ich in den Himmel komme, die ich Gott stellen werde, ist, wie konntest du einen Mensch wie mich verwenden? Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, siehst du, mir geht es auch so. Wenn ich sehe, was Gott alles tut auf der ganzen Welt, wie kann einen Österreicher nehmen, der kaputt war, der im Leben zerstört war, der sich mit 12 Jahren schon 3-mal versucht hat, das Leben zu nehmen, und der nimmt ihn einfach, schickt ihn nach Brasilien, rettet Kinder, baut Waisenhäuser und verändert Menschen auf der ganzen Welt. Wie kann er das nur tun? Das ist mir ein Rätsel. Ich glaube, es heißt Gnade oder so ähnlich. Aber es ist mir wirklich, jeden Tag denke ich mir, wie kann Gott nur solche gewaltigen Dinge tun? Ich bin Rainer Tiertler, Österreicher, bin seit jetzt fast 36 Jahren mit dieser wunderschönen, herrlichen, tollen Frau verheiratet, die inzwischen meine beste Freundin geworden ist. Wir sagen manchmal so, wir sind seit 36 Jahren verheiratet, seit 34 Jahren glücklich verheiratet. Die ersten 2 Ehenjahre, da haben uns unsere Nachbarn sehr leid getan. Das war wirklich eine interessante Sache, ja. Aber wir haben es durchgestanden. Aber heute sind wir wirklich allerbesten Freunde. Ich könnte mir niemals vorstellen, mit irgendeiner anderen Frau auf dieser Welt mein Leben zu teilen. Wir haben einfach gelernt, einander zu lieben, zu ehren und zu schätzen und auch Freunde zu sein. Und zu sehen einfach, was Gott getan hat durch uns zusammen, ist für mich jeden Tag einfach, ja, da kann man nur heulen. Über die Güte und über die Gnade und über die Größe Gottes. Das muss ich sagen. Debbie ist Amerikanerin. Wir haben 3 Söhne, 2 Erwachsene, die leben in den Vereinigten Staaten. Und vor 2,5 Jahren adoptierten wir einen Sohn von unserem Waisenhaus, den lieben Clayton. Der ist nicht hier, weil er ja zur Schule geht in Brasilien. Wir haben, wie viele von euch bestimmt wisst, auch eine unwahrscheinliche Not am Herzen für die armen Kinder in Brasilien. Und da haben wir vor, 100 Waisenhäuser in Brasilien zu bauen. Und haben auch eine unwahrscheinliche Last für das deutschsprachige. Als Gott uns nach Amerika schickte, wir lebten 10 Jahre in Amerika bei Dienst von Rick Joyner bei Morningstar. Wir hatten jahrelang in Österreich Gemeinden gegründet und das Evangelium gepredigt. Ich habe Freunde hier gesehen, die sind hergekommen, die haben sich damals bei uns in Österreich bekehrt, vor was, 30 Jahren in etwa. so schön zu sehen. Und als Gott uns damals von Österreich nach Amerika schickte, ich kann mich erinnern, ich ging die Treppe hinauf zu diesem Flugzeug und ich habe gesagt, ich schüttle den Staub ab von Österreich. Ich gehe nach Amerika, mache die Tür zu hinter mir und beginne ein neues Leben. Wir waren enttäuscht, wir waren verletzt, wir waren wütend. Wir wussten nicht mehr, wo die Zukunft hingeht. Wir wussten nur, dass Gott gesagt hat, geht nach Amerika. Dort wollten wir eigentlich nie leben. Das war nie unser Plan, nie unser Ziel. Aber Gott hat gesagt, also haben wir gesagt, dann gehen wir. Obwohl meine Frau Amerikanerin ist, wollte sie ja nie wieder in Amerika leben. Und als ich die Treppen zum Flugzeug hinaufstieg, ich dachte mir, Jesus hat auch gesagt, dort, wo sie euch nicht angenommen haben, schüttelt den Staub von den Füßen ab, geht weiter. Und ich wartete beim Raufgehen, ich dachte mir, das mache ich jetzt. Und da sprach der Geist Gottes zu mir, aber so unmissverständlich. Der sagte, du kannst das gerne machen. Aber wenn du das machst, werde ich dich nie wieder verwenden können für das deutschsprachige Volk. Überleg gut, was du tust. Und ich stand im Flugzeug, meine Frau und die Söhne gingen zuerst rauf, die waren 14 und 16, die Jungs. Und ich blickte zurück. Und in Sekunden gingen diese Bilder durch mein Herz, wie viele endlose Tage und Wochen ich vor dem Herrn gelegen bin, im Fasten, im Beten und Schreien für das deutschsprachige Volk. Wie viele unzählige Tränen ich vergossen habe, dass doch die Barmherzigkeit Gottes auch im deutschsprachigen Volk sichtbar sein werde. Und ich dachte mir, das kann ich nicht hinter mir lassen. Auch wenn mein Weg nach Amerika geht, das kann ich nicht tun. Und dann vor 2,5 Jahren, 3 Jahren begann Gott wieder zu mir zu sprechen und sagte, jetzt ist deine Zeit gekommen für das deutschsprachige Volk. Und die Dinge, die wir erlebt haben in den letzten 3 Jahren, und viele von euch sind ja hier, habt euch bedankt, dass Gott getan hat durch uns, an euch lieben Schweizern, Deutschen, Österreichern. Es ist erstaunlich. Es ist erstaunlich. Und wisst ihr, das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Wenn ich etwas nicht dulden kann, ich war ja auch vor Jahren tot, ich war fast 4 Stunden tot. Und als ich für circa 4 Stunden tot war, war ich im Himmel. Und in dieser Zeit hat mein Leben so verändert, dass für mich ein Leben keinen Sinn mehr gibt, wo Jesus nicht das absolute Zentrum ist. Es ergibt einfach keinen Sinn. Du kannst haben, was du willst, du kannst dir aufbauen, was du willst, du kannst alles im Leben erreichen. Es gibt einfach keinen Sinn. Und wisst ihr, und der Herr hat mir gezeigt, wie vor vielen Jahren hat er mir eine prophetische Vision gegeben, die ganz, ganz klar war. Und er hat mir gezeigt, wie alles erschüttert werden wird, das erschüttert werden kann. Und ich war mir gar nicht bewusst, jemand hat mir einen Videoclip von mir zugeschickt, den ich im 2019 ein prophetisches Wort freigesetzt habe, wo ich die Pandemie beschrieben habe, Covid beschrieben habe. Und wisst ihr, es war mir alles bewusst. Plötzlich gehen mir die Augen auf. Wir sind ja wirklich in der schrecklichsten und herrlichsten Zeit der Geschichte der Weltheit. Wir schauen nach Europa, wir schauen in die Ukraine und wir machen uns Sorgen. In Wirklichkeit, das ist der Moment, auf den ich Jahrzehnte gewartet habe. Finsternis und große Finsternis wird die Erde bedecken, sagt der Prophet. Aber du stehe auf und werde Licht. Jetzt ist die Zeit für die wahre Gemeinde Jesu Christi zu leuchten, aufzustehen und Licht zu sein. Das ist unsere Möglichkeit. Auf das haben wir ja gewartet. Nur kurz, weil sonst vergesse ich. Matthias Schweiker, mein lieber Freund, steh mal kurz auf. Er ist einer unserer Mitarbeiter, der arbeitet mit und hilft uns, die Sachen zu verdeutschen. Da drüben sind T-Shirts, die er produzierte, die er gemacht hat, die er normalerweise verkauft. Aber er hat gesagt, er möchte sie verschenken für eine Spende an Brazilian Kids Care. Also diese T-Shirts da drüben beim Tisch, ihr könnt sie euch nehmen. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr an Brazilian Kids Care spenden kann, Brazilian Kids Care ist der Verein, den wir gegründet haben, um Waisenhäuser zu bauen, dann einfach wendet euch an irgendjemand von den Organisatoren, die können euch eine Webseite geben oder irgendwie werdet ihr das schon herausfinden. Googelt einfach Reinhard Hirtler, dann kommt ihr auf unsere Webseite, da geht das irgendwie schon. Danke. Und wisst ihr, und einfach zu sehen, in welcher herrlichen Zeit wir leben, in einer Zeit, wo die Unsicherheit größer wird, als sie je zuvor war. Und in dieser Zeit muss uns bewusst sein, wenn wir jetzt nicht leben in Christus verborgen, dann werden wir nicht nur nicht die Antwort sein können, die diese Welt braucht, sondern wird auch unser Leben erschüttert werden. Dann wird auch alles, was um uns herum geht, uns zu Boden werfen, anstatt uns stehen zu lassen mit erhobenem Haupt und sagen, jetzt ist unsere Zeit gekommen. Und wisst ihr, wir leben das so wunderbar in Brasilien, mit Brasilien Kids Care, in den Orten, wo es am schlimmsten ist und am krassesten ist und am furchtbarsten ist, haben wir die schönsten Waisenhäuser hingebaut. Und wenn ich euch zeigen könnte, wo Armut rechts ist, Armut links ist, Armut vorne und Armut hinten ist, da mittendrin steht nicht nur irgendein Waisenhaus, sondern ein wunderschönes Heim mit Dutzenden von Kindern, die geheilt werden, die wiederhergestellt werden, die verändert werden. Und genau das ist es ja, was uns die Bibel sagt. Wo die Sünde groß ist, da ist die Gnade noch größer. Und darum, meine lieben Freunde, wenn die Finsternis immer finster werden wird, und für mich ist die Sache ganz klipp und klar, es wird nicht besser werden, es wird finsterer werden. Aber das Licht wird heller leuchten, als es je zuvor geleuchtet hat. Und das ist die Zeit. Ihr könnt gern immer für Jesus applaudieren, nur nicht für mich. Wenn ihr für mich applaudiert, lege ich mein Mikrofon mit runter und gehe nach Hause. Seitdem ich im Himmel war, kann ich keinen Menschen mehr Applaus geben. Das stört meine Frau oft sehr. Die sagt, ehre doch diese Leute, sage aber nicht mit einem Applaus. Denn der Applaus gehört nur einem und der heißt Jesus Christus. Er ist der Einzige, der würdig ist für unseren Applaus. Aber wisst ihr, wenn wir nur in unserem Herzen erkennen können und ergreifen können, was Jesus Christus tatsächlich getan hat vor 2000 Jahren, als er durch sein Leben, durch seinen Tod, durch seine Beerdigung, durch seine Auferstehung und durch seine Himmelfahrt alles getan hat, damit wir heute ein Leben leben können und ein Leben im Überfluss, ohne ihn bitteln, betteln und anjammern zu müssen. Damit wir tatsächlich lernen können, einfach das zu ergreifen, was bereits uns gehört. Und das anzunehmen für uns selbst. Und nur dann werden wir auch die Antwort sein können auf die Welt um uns herum, die so hoffnungslos verloren ist. Und die Welt ist hoffnungslos verloren. Und anstatt uns jetzt Sorgen zu machen und mitzulaufen und mit einzufangen von Lasten von diesen Sorgen dieser Welt und von den Ängsten dieser Welt, müssen wir erkennen, das ist die Zeit für die Gemeinde. Das ist die Zeit für die wahre Ecclesia, die Herausgerufene aus dem System dieser Welt und die er selbst berufen hat und die ganz einfach leben wird, nämlich von ihm, und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei das Lob für alle Ewigkeit. Amen. Und jetzt ist die Zeit, wo wir ständig unsere Herzen wieder in Einklang bringen müssen mit seinem Herzen. Das ist für mich so eine wichtige Wahrheit geworden. Wenn ich zurückschaue auf mein eigenes Leben, wie viele Stunden ich damit verbracht hatte, Gott zu überzeugen, gewisse Dinge zu tun. Und als er mich eines Nachts aufweckte und sagte, Reinhard, meine Kinder versuchen mich den ganzen Tag zu überzeugen, ihnen so viel zu geben. Aber ich versuche sie auch den ganzen Tag zu überzeugen, dass ich ihnen durch Christus bereits alles gegeben habe. Wenn ich auf mein eigenes Leben zurückschaue, geprägt von Religiosität, geprägt von einer Beziehung zu Gott, die eigentlich traurig war, ständig versucht habe, Gott von neuen Dingen zu überzeugen und mir neue Dinge zu geben, Energie verschwendet habe, um Gott davon zu überzeugen, meine Probleme aus dem Weg zu schieben, bis ich gelernt habe, ein Christ braucht die Probleme nicht aus dem Weg geschoben bekommen, ein Christ kann die Probleme verwenden, um die Herrlichkeit Gottes mitten in den Problemen offenbaren zu lassen. Und das ist die Gemeinde, das ist der Leib Christi, den Jesus selbst baut. Dass wir lernen, egal in welchen Umständen, egal in welchen Problemen, egal in welcher Phase unseres Lebens wir bereits stehen oder gerade stehen, in dieser Zeit können wir alles verwenden, was uns in den Weg geworfen wird. Alles können wir verwenden. Ich möchte euch einen Bibelvers, einen Bibelabschnitt vorlesen von Epheser Kapitel 2. Ich lese von der Schlachter-Übersetzung. Ich wollte euch noch kurz sagen, weil ich immer wieder werde ich gefragt darüber, die ihr mich im Internet hört, warum predigt der Rainer doch so viel auf Englisch und übersetzt dann den auf Deutsch? Deutsch ist doch seine Muttersprache. Und ich werde euch das ganz simpel erklären. Ich könnte auch Portugiesisch alles machen, ich spreche fließend Portugiesisch. Die Sache ist ganz einfach. Es sind so viele Menschen, die wir erreichen mit der Wahrheit, die eben nicht Deutsch sprechen, die sprechen nur Englisch. Und wenn ich auf Deutsch alles machen würde, alle unsere Dinge, die wir eben auch im Video posten und verbreiten, dann müsste ich jetzt das in drei Sprachen aufnehmen. Diese Zeit habe ich einfach nicht. Diese Zeit habe ich nicht. Daher machen wir alles auf Englisch, Portugiesisch, das wird dann übersetzt aufs Deutsche und so hört ihr mich zwar mit einer anderen Stimme, aber ihr hört mich auch. Und das ist die simple Erklärung. Es ist einfach eine Sache der Zeit. Der Tag hat eben nur 24 Stunden. Epheser Kapitel 2 und ich lese aus der Schlachterübersetzung. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Ist das nicht eine gewaltige Aussage? Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, nicht weil du so gut warst, nicht weil du dir was verdient hast, nicht weil er dich gesehen hat und gesagt, ah, der ist toll, den rette ich. Um seiner großen Liebe willen. Wisst ihr, als Gott zu mir eines Tages gesagt hat, Reinhard, ich liebe dich nicht, weil du so gut bist, ich liebe dich, weil ich so gut bin. Ach, wenn wir nur erkennen würden, wie gut er ist, wie genial er ist, wie barmherzig er ist, wie gnädig er ist, wie herrlich er ist, wie liebevoll er ist. Der um reich ist an Erbarmen, hat uns um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr rettet. Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Jesus Christus. Wir haben eine Schule in Brasilien, die heißt die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Eine meiner Lieblingsdinge, neben den Kinderwaisenhäuser zu bauen, die ich in meinem Leben tue. Und auf unserer Schule des Prophetischen Übernatürlichen, das letzte Wochenende, da haben wir darüber gelehrt, dass wir, ich habe denen von der Bibel das bewiesen, dass die Bibel eigentlich ganz klar ist und viele Leute sagen dann immer, das steht ja drinnen, warum habe ich das nie gesehen? Das frage ich mich auch. Da stehen viele Dinge, ich lese die Bibel seit über 50 Jahren, ich bin seit 54 Jahren Christ. Und ich lese die Bibel seit meiner Kindheit. Und jeden Tag fast entdecke ich Sachen und sage mir, ist das immer schon drin gestanden? Ich habe die Bibel doch von Deckel zu Deckel so oft durchgelesen. Das habe ich noch nie gesehen. Wo war das dann das letzte Mal, als ich diesen Vers gelesen habe? Und da haben wir gelernt auf unserer Schule, dass Jesus gleichzeitig im Himmel war, während er auf Erden war. Da gibt es einige Bibelverse, die das klipp und klar sagen. Und schau mal, was die Bibel hier sagt. Die Bibel sagt uns hier klipp und klar, wir wurden mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Jesus Christus. Das heißt, wo ist denn der Kameramann? Bist du der Kameramann? Darf man sich hier bewegen? Schon, oder? Die Kamera kann mir folgen? Wunderbar, gut. Da gibt es ja Leute, wie sie, die wollen das Mikrofon am Ständer haben und die Kamera ist fix und dann musst du uns so stehen. Wie sollte das gehen? Wenn das Herz voll ist von Jesus, kann man doch nicht stillstehen. Das geht ja gar nicht. Da kann man nicht mal gut schlafen, wenn das Herz so voll ist von Jesus. Der weckt einen auf in der Nacht. Schau mal, was die Bibel hier sagt. Die Bibel sagt, wir sind mitversetzt mit Jesus Christus in himmlische Regionen. Weißt du, wo du gerade bist? Sag nicht im Gospel Center, Pro. Weißt du, wo du gerade bist? Wenn die Bibel recht hat, bist du jetzt in diesem Augenblick im Himmel. Wisst ihr, wir machen den Himmel immer etwas, das nach dem Tod kommt. So, ähnlich ist das Leben auf dieser Erde vorbei, dann können wir in den Himmel und können wir neu anfangen. Wir sollen den Himmel eigentlich jeden Tag leben, weil dorthin sind wir ja bereits hinversetzt. Und wenn wir lernen können, dass es eine geistliche Realität gibt, die muss für uns realer werden als das Natürliche, was wir hier in unserem Leben sehen, dann werden wir auch den Himmel auf dieser Erde leben können. Aber viele von uns haben das nie gelernt. Viele von uns, die geben ja ständig den natürlichen Impulsen nach. Der Magen knurrt ein bisschen und wir sagen, ich habe Hunger. Das stimmt doch gar nicht. Wenn der Magen knurrt, hast du keinen Hunger. Wenn du Magen knurrt, hast du Verlangen nach Essen. Tatsache. Wenn du nicht glaubst, probier es einmal. Wenn du Hunger hast und nicht isst, dann stirbst du. Du kannst ruhig 1, 2, 3 Wochen nur Wasser trinken und wirst nicht sterben. Das heißt, wenn der Magen knurrt, hast du nicht Hunger. Wenn der Magen knurrt, dann meldet sich einfach dein verhätscheltes, versteht man das in der Schweiz? Muss ich aufpassen, ich muss hier reden, dass mich alle verstehen. Schweizer, Österreicher, Deutsche, wir sind ja international. Sonst rede ich halt in Englisch und lasse mich auf Schweizerdeutsch übersetzen. Aber denk mal dran, der Magen knurrt und wir geben ihm sofort, was er will. Das Handy läutet und wir machen sofort, was das Handy will. Wir haben uns so selbst anerzogen, ein Leben zu leben, wo wir ständig auf äußerliche Impulse sofort reagieren und da haben wir gar nicht gelernt, auf die inneren Impulse zu reagieren. Wisst ihr, ich habe eines gelernt und meine Frau hat mir das anerzogen. Das war eigentlich ihre Schuld. Meine Frau hat mir anerzogen, von meinem Bauch her zu leben. Ich bin eine Person, die eigentlich so gut wie keine Entscheidung aus dem Rationalen trifft. Wenn ich eine große, schwierige Entscheidung treffen muss, auch mit schwierigen Konsequenzen, dann mache ich mal so. Meine Frau sagt immer, Liebling, was sagt denn dein Bauch? Das hat sie mir beigebracht. Was sagt denn dein Bauch? Und wenn ich zu ihr sage, weißt du, ich habe das Gefühl im Bauch, dann sagt sie, dann machen wir es. Das klappt immer. Aber denk mal dran, wir sind tatsächlich versetzt in himmlische Regionen. Das heißt, das ist die biblische Wahrheit, wir sind jetzt im Himmel und wir können jetzt sehen, was im Himmel los ist. Wir können jetzt erleben, was im Himmel los ist und dann den Himmel auf dieser Erde manifestieren. Aber viele von uns, die sind so erdverbunden, erdvernetzt, ständig geben wir jeden Impuls auf dieser Erde nach. Aber wenn der Geist Gottes zu unserem Geist spricht, das hören wir hier gar nicht. Und dann sagen wir solche dumme religiöse Aussagen, Gott redet nicht zu mir. Ich kann euch von der Bibel beweisen, dass Gott nie aufgehört hat zu reden. Wir haben aufgehört zu hören. Und wenn wir wiederum in unserem Herzen diesen Schrei haben, Herr, ich will dich wieder hören. Ich will dich hören, ich will dich spüren, ich will dich erleben, ich will dich fühlen, ich will dich erkennen, ich will offene Augen haben, Augen meines Herzens, damit ich die geistlichen Realitäten erkennen kann, damit ich die geistigen Realitäten, damit die realer werden als diese irdischen Dinge um mich herum, dann werden wir auch den Himmel auf dieser Erde manifestieren können. Und das ist die Gemeinde der Zukunft. Das ist die Gemeinde, die diese Welt verändern wird. Das ist die Gemeinde, die mitten in der Finsternis aufstehen wird und sagen, hey, es ist finster, aber ich bin Licht. Ich bin Licht. Und ich werde dieses Licht in dieser Finsternis scheinen lassen. Und ich werde der Welt um mich herum zeigen, wie groß unser Gott doch tatsächlich ist. Wir sind hinversetzt in himmlischen Orten. Und wisst ihr, viele Christen, die haben viele Jahre lang gepredigt über uns selbst sterben, uns selbst sterben, uns selbst sterben, uns selbst sterben. Ja, und da ist ja natürlich auch Wahrheit drinnen. Denn ohne Tod gibt es ja keine Auferstehung. Wir wurden mit Christus auferweckt. Wir wurden mit Christus in himmlische Regionen versetzt. Das ist eine Tatsache, eine biblische Wahrheit. Aber um das Auferstehungsleben zu leben, müssen wir auch zuerst das Kreuz für uns in Anspruch nehmen. Und wenn ich zurückdenke an mein eigenes Christenleben und viele Predigten, die ich in meinem Leben gehört habe, über das Kreuz auf sich nehmen, das Kreuz auf sich nehmen, da muss ich sagen, wir haben eigentlich Gott schon sehr verzerrt dargestellt. Das denke ich mal so für mich. Und wir haben zwar die Räumlichkeiten von diesen wunderbaren Personen, wir haben uns ja begrüßt, ich habe gar nicht gewusst, dass ihr diese Leute seid, die dieses Gebäude hier da haben. Die herzlichsten Dank, dass wir hier sind, du. Der Sohn ist es. Okay, sorry, ich habe dich da fast ignoriert beim Vorbeigehen. Ich habe dich nur begrüßt, aber ich wusste nicht, wer du warst. Das tut mir wirklich leid. Aber wisst ihr, ich hab mit Gott so eine Art Abmachung gemacht. Und das ist Folgendes. Ich werde immer ehrlich und aufrichtig sein. Wenn ich Dinge glaube, werde ich die Dinge so sagen, wie ich sie glaube. Ich werde nicht politisch korrekt sein. Ich werde Leuten nicht sagen, damit sie glücklich sind, damit sie zufrieden sind, damit sie sagen, der Reinhard hat heute gut gepredigt. Und am Ende gehe ich nach Hause und sage, eigentlich habe ich ein bisschen Kompromisse eingegangen. Das mache ich nicht. Also was ich predige, predige ich von Überzeugung. Und ihr müsst damit nicht übereinstimmen. Ihr dürft nach Hause gehen und sagen, also was der Reinhard da heute Abend gepredigt hat, das passt mir doch überhaupt nicht. Das stimmt doch gar nicht. Diese Freiheit gebe ich euch. Gebe ich jedem Einzelnen, der mir irgendwo zuhört, hat die Freiheit, die Bibel selbst zu studieren, mit dem Heiligen Geist Sachen aufzuarbeiten und zu schauen und sagt, da stimme ich nicht überein. Denn die Wahrheit ist eine Person, die heißt Jesus. Die Wahrheit ist nicht unsere Erkenntnis. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Das, was ich heute erkannt habe, habe ich ihm heute erkannt. Aber wichtig ist mal, dass wir verstehen und von meinem Verständnis her, so viel, was gepredigt wurde über unser Kreuz auf uns nehmen, wisst ihr, dieses Kreuzigungsleben, das war ja nichts anderes als ein religiöses Joch. Das war ja nichts anderes als Qual. Dann gab es Streit zwischen dem Ehepartner und dann kam einer herzu. Das erzähle ich euch jetzt Geschichten, die ich persönlich erlebt habe. Streit zwischen dem Ehepartner und dann kommt ein Leiter hinzu und der Leiter sagt dann zur Frau, also du bist die Frau, du nimmst ein Kreuz auf dich und ordne dich dem Mann unter. Ja, wirklich geschehen solche Sachen. Unglaublich. Und wie oft wir das Kreuz auf uns nehmen, eigentlich eine völlig verzerrte Theologie in den Raum gestellt haben. So als Gott dieser böse Gott ist, der ständig will, dass wir irgendein Kreuz mit uns herumtragen. Ja, dann bist du krank. Ja, nimm dein Kreuz auf dich. Das ist das Kreuz, das Gott will, dass du trägst. Trag dein Kreuz nur. So wie dieser Mann, der am Sonntagnachmittag im Wald spazieren ging und seine Frau auf dem Rücken durch den Wald trug und der Pastor begegnete ihm und der Pastor sagte, ja, was machst du denn da mit deiner Frau am Rücken? Und der Mann sagte, ja, du hast doch heute im Gottesdienst gepredigt, wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen und tragen. Meine Frau ist nicht mein Kreuz, meine Frau ist mein Freund. Aber die Bibel spricht dennoch, dass wir zuerst das Leben der Kreuzigung auf uns nehmen sollen, damit wir auch das Leben der Auferstehung erleben können. Und wir sollen die Auferstehungskraft erleben. Wir sollen ja leben mit Christus versetzt in himmlischen Orten, nachdem wir auferweckt wurden mit ihm. Und ich möchte euch mal schauen, wie weit wir kommen, aber ich möchte euch zeigen einmal, was die Bibel wirklich spricht davon, was es bedeutet, dass wir gekreuzigt wurden mit Jesus Christus. Ich kann mich erinnern, es war im Jahr 1997, ich fuhr mit unserem Auto nach Wien, in Wien, wir wohnten damals in Wien, hatten damals in Wien eine Gemeinde gegründet. Und ich fuhr mit diesem Auto und ich hörte mir gerade die Bibel auf Kassette an. Für die Jungen, die wissen nicht, was das war. Kassette war so ein Plastikstück, wo so ein Band herumgelaufen ist, das schob man in so ein Gerät hinein und dann hörte man da was. Das waren Kassetten. Die haben hier keine Ahnung, was das ist. Die schauen mich jetzt an, die sagen, Kassetten? Ich hatte da die Kassette, die Bibel auf Kassette und dann kam es zu Galater Kapitel 2, Vers 20. Und als diese Stimme aus dem Lautsprecher meines Autos kam mit Galater 2, Vers 20, da füllte eine manifestierte Gegenwart Gottes dieses Auto und ich wusste, wenn ich jetzt nicht stehen bleibe, mache ich einen Unfall. Ich hatte keine Kontrolle mehr über das Auto. Und dieser Vers wurde einer der Verse, die mich durch mein Leben getragen haben, ich weiß nicht wie oft. Und dann sprach Gott zu mir und dann begann Gott zu mir sagen. Er sagte, Reinhard, jeder Christ, der diesen Vers für sein Leben tatsächlich anwendet und lebt, kann nur im Sieg leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr ich lebe. Wisst ihr, und wenn wir ergriffen haben, was es wirklich bedeutet, schau, ich lese euch diesen Vers hier vor. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und für sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus hat es ergriffen, was es bedeutet, dass er mit Christus gekreuzigt wurde und er nicht mehr lebt. Und das Leben, das er gelebt hat im Fleisch, jeden Tag, jeden Augenblick in seinem normalen menschlichen Leben, das lebte er mit dem absoluten Vertrauen an Jesus Christus und an das, was er für ihn getan hat. Aber wisst ihr, als ich mich mit diesem Vers befasst habe und begonnen habe, die Leute zu fragen, ob sie den verstehen, da haben mir immer mehr Leute gesagt, ja, ich bin mit Christus gestorben. Ja, natürlich verstehe ich das, ich bin mit Christus gestorben. Ich gebe euch mal einen Tipp. Beginnt mal eure christlichen Freunde zu fragen, warum sie glauben, was sie glauben. Da werdet ihr merken, wie viele gar nicht wissen, warum sie glauben, was sie glauben. Ja, das hat doch der Reinhard gepredigt, das glaube ich. Wenn ich hier rauf haue, schmeiße ich das Wasser um, darum haue ich hier nicht rauf. Aber wisst ihr, ihr müsst wissen, warum ihr glaubt, was ihr glaubt. Ihr müsst die Bibel studieren, ihr müsst sie durchgraben mit dem Heiligen Geist. Es ist ja schön, anderen Prediger zuzuhören. Aber ich sage euch jetzt schon, wenn ihr gekommen seid, um vom Reinhard was zu kriegen, dann fahrt ihr enttäuscht nach Hause. Dann braucht ihr mir nächste Woche gar keine Nachricht schicken und sagen, ich wurde so enttäuscht von der Konferenz. Das habt ihr euch selbst eingebrockt. Natürlich, ich meine das im Ernst. Wenn ihr gekommen seid, um von Jesus Christus etwas zu erlangen und zu bekommen durch mich, ist das okay. Aber wenn ihr gekommen seid, um von mir etwas zu bekommen, ihr werdet enttäuscht nach Hause fahren. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr ich lebe. Was meint er eigentlich? Und als ich begonnen habe, viele meiner christlichen Freunde zu fragen, weißt du, was es bedeutet, du bist mit Christus gekreuzigt? Weißt du, was es bedeutet, du lebst nicht mehr? Dann haben mir eigentlich fast alle die falsche Antwort gegeben. Alle haben mir gesagt, ja, das bedeutet, dass ich mir selbst nicht mehr lebe, dass ich meine selbstsüchtigen Wünsche aufgegeben habe, dass ich das Kreuz umarmt habe. Aber das bedeutet es doch gar nicht. Schau dir den Kontext von Galater 2, Vers 20 an. Im 19. Vers sagt er Folgendes. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wenn Paulus spricht von mit Christus gekreuzigt sein, spricht er nicht hier in diesem Kontext von seiner selbstsüchtigen, sündigen Natur. Er spricht davon, dem Gesetz gestorben zu sein. Schau dir das an. Klipp und klar. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und dann sagt im Vers 21, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Gott vergeblich gestorben. Wie wenige Christen haben doch den Kreuzestod umarmt, als dem Gesetz gestorben zu sein. Wie wenige Christen. Wisst ihr, wie tief diese Werksgerechtigkeit in uns drin sitzt. Die sitzt so tief drin in unserem Herzen. Wir denken immer, wir müssen noch etwas tun, um von Gott noch etwas zu bekommen. Denk mal. Ich ging die Treppen im Flugzeug hinauf in Brasilien, flog zu einer Konferenz, wo ich dort gedient habe. Und vor mir ging auch ein anderer Mann hinauf, ein Pastor von einem riesigen Gemeindenetzwerk mit, ich weiß nicht, hunderttausenden Menschen. Und er ging hinauf und er sah mich ja nicht, weil ich war hinter ihm und ich klopfte ihm auf die Schulter und ich sagte, hey, so und so, hallo. Und er dreht sich um und sagt, oh, Pastor Reinhard, in Brasilien muss man immer Pastor sagen, sonst ist das ja fast Blasphemie. Wirklich, wirklich, das ist nicht, ist wirklich so. Es ist ganz dieses, ist einfach sehr klerikal, ganz schlimm. Ah, Pastor Reinhard, wie schön, dich hier zu sehen, wo fliegst du hin? Ich habe gesagt, zur gleichen Konferenz wie du. Wir sind beide Sprecher, du und ich, wir beide sind Sprecher bei dieser Konferenz. Und ich sage, wie geht's dir? Und er schaute mir in die Augen und er sagte, es geht mir besser, ach, als ich es mir verdienen würde. Und wisst ihr, dank der Gnade Gottes geht es mir besser, als ich es mir verdient habe. Und ich dachte viel nach über diesen Satz. Er hört sich ja wirklich gut an, er hört sich ja sogar demütig an. Es geht mir besser, wie ich es mir verdient hätte, dank der Gnade Gottes. Aber die Tatsache ist, du hast dir alles verdient, wofür Jesus Christus bezahlt hat. Alles, alles. Du hast es nicht verdient, weil du es dir erarbeitet hast, aber du hast es verdient, weil er für dich bezahlt hat. Und du bist würdig, alles zu haben, wofür er für dich am Kreuz bezahlt hat. Und denke mal, wie viele von uns, wir fühlen uns gar nicht würdig. Viele Christen, die haben ja gar nicht dieses dieses ergriffen Herzen, dass ich dem Gesetz tatsächlich gestorben bin, um für Gott zu leben. Hör zu, solange du nicht 100% dem Gesetz gestorben bist, kannst du auch nicht 100% für Gott leben. Paulus sagt es so klipp und klar. Er sagt Folgendes. Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Wie willst du für Gott leben, wenn du ständig noch irgendetwas erarbeiten musst, um vor ihm gut dazustehen? Wie willst du das machen? Wann ist es gut genug? Sag mir mal, wann du genug gebetet hast. Sag mir das mal. Ah, ich habe heute 3 Stunden gebetet und dein Bruder hat 4 Stunden gebetet. Also wäre es besser, du oder er? Ich habe mein erstes 7 Tage Wasserfasten geschafft, aber mein Nachbar hat 14 Tage geschafft. Oh je, habe ich schon wieder verpasst. Und wisst ihr, als ich verstanden habe, dass im neuen Bund ist alles, was wir für Gott tun, nichts anderes als eine Reaktion auf das, was er schon für uns getan hat. Das heißt, Fasten toll, ja, wenn es eine Antwort ist auf das, was er für mich getan hat und Liebe und Leidenschaft ist, dann toll. Wir haben soeben eine YouTube-Serie aufgenommen, ich glaube 14 Videos nur über, wie man im neuen Bund fastet. Aber denk mal, wie tief es in uns drin sitzt, ständig irgendwo noch etwas von Gott zu bekommen, durch irgendetwas, das wir getan haben. Vielleicht schockiert euch das ein bisschen. Wenn ja, dann ich möchte euch ein bisschen übers Herz sagen. Mein letztes, neuestes Buch Herz haben wir hier dort auch da drüben liegen. Das mir, eigentlich hätte ich das schon vor fast 30 Jahren schreiben sollen, aber ich habe nicht auf meine Frau gehört. Jetzt habe ich ähnlich auf sie gehört, dann habe ich es ähnlich geschrieben. Wir haben so viele Wunder erlebt, als Leute gelernt haben, mit ihrem Herzen richtig umzugehen. Wir haben ein Herzveränderungsseminar in Brasilien gemacht, vor 3-4 Wochen circa. Da war eine Dame, deren Mutter hatte Krebs, der ganze Körper voll Metastasen. Durch das Ergreifen in ihrem Herzen, was Christus getan hat, war diese Frau von einem Augenblick auf den anderen krebsfrei. Die Ärzte konnten keine Metastase, keine Krebszelle mehr finden. Die wurde schon ins Krankenhaus gebracht zur Chemo und zur, wie sagt man? Bestrahlung, danke. Zur Bestrahlung und zur Chemo, der Termin stand. Freitag, Samstag, Sonntag war unser Herzveränderungsseminar. Am Montag stand der Termin, die ging ins Krankenhaus zur Bestrahlung und Chemo. Die Ärzte machen noch eine Untersuchung. Es war keine Krebszelle im Körper zu finden. Und denk einmal, wie tief in unserem Herzen diese Muster da drinnen verankert sind. Wir wollen noch etwas von Gott bekommen, das er uns gibt als Reaktion auf das, was wir für ihn getan haben. Meine lieben Freunde, das muss sich unter Christen aufhören. Wir müssen unser Leben ständig so leben. Er hat alles für mich getan. Was kann ich noch für ihn tun? Wir lieben ja nicht, weil wir den Herrn, unseren Gott, lieben müssen von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und was wurden wir gelehrt? Liebe Gott und den Herrn von ganzem Herzen. Und dann wurden wir überschüttet mit Verdammnis, weil wir nicht so lieben, wie wir lieben sollten. Und dann gehen wir hinein in einen schönen Raum wie diesen und wir lächeln, wenn der bei der Tür steht und sagt, wie geht's dir? Sagen wir, gut. Wisst ihr, wie viele Leute ich in die Augen geschaut habe in einem Raum wie diesen? Nicht so lange in Brasilien, sagte eine Dame auch, wie geht's dir? Gut, auf unserer Schule, musst dir vorstellen, auf unserer Schule sagte mir das. Es geht mir gut. Ich schaue in die Augen und sage, warum lügst du mich an? Du kommst auf unsere Schule, bist Schüler, schaust mir in die Augen und lügst mich an? Sie sagte, sorry, es geht mir wirklich sehr schlecht. Ehe war gerade im Auseinanderfallen. Aber wir haben so wunderbar gelernt, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Nur, meine lieben Freunde, irgendwann macht das Herz da nicht mehr mit. Irgendwann sagt das Herz, dieses Spiel spiele ich nicht mehr mit. Und was tun wir dann? Unser Gebet ist nicht mehr Spaß. Unser Gebet ist einfach religiöse Aktivität. Wir haben unsere Gebetsliste, die wir durchbeten müssen. Wisst ihr, als ich erkannt habe, was Jesus alles für mich getan hat, da habe ich gar nicht genug Zeit zum Beten. So gerne bete ich. Debbie hat zu mir vor kurzem gesagt, sie hat gesagt, wenn du in der Nacht munter wirst zum Pinkeln gehen, das verstehen die Jüngeren von euch nicht, aber ich bin 61. Mit 61 darf man in der Nacht schon mal aufstehen zum Pinkeln gehen. Oder bin ich der Einzige, der das... Wo sind die Männer über 50? Dankeschön, danke. ein bisschen Solidarität gibt. Siehst du, Liebling, nicht nur ich mache das, auch die anderen. Mehr Kürbiskerne essen, meine lieben Freunde. Ist gut für die Prostata. Das versteht ihr Frauen nicht. Auf jeden Fall, Debbie sagt zu mir, Liebling, wenn du in der Nacht aufstehst, weil du auf die Toilette gehen musst, hör auf, an Jesus zu denken, dann könntest du wieder einschlafen. Sie sagte, geh einfach, mach so wie ich. Weißt du, wenn die Debbie in der Nacht auf das WC geht, das geschieht dir nicht so. Sorry, sweetheart, I'm really sorry. Very sorry. Oh oh. Jetzt habe ich schon angefangen, jetzt kann ich nicht aufhören. Jetzt bin ich hin und her gerissen. Was will ich? Trouble mit euch, weil ich die Geschichte nicht fertig erzähle? Oder Trouble mit ihr, weil ich die Geschichte fertig erzähle? Okay. Sie liebt mich bedingungslos, ich erzähle sie euch. Auf jeden Fall. Wisst ihr, wenn Debbie in der Nacht die Toilette muss, was sehr selten geschieht, aber manchmal doch, bin ich eigentlich immer wach. Und sie sagt zu mir, Psst. Don't say a word. Sprich kein Wort. Psst. Denn ich bin ja wach, ich liege schon eine Stunde mit Jesus auf dem Bett oder sitze auf dem Stuhl. Sie Psst. Und geh zurück ins Bett und schlaf weiter. Und Debbie sagt, das könntest du doch auch tun. Denk einfach nicht an Jesus und du kannst schlafen. Aber das ist die Frage, was ist besser, Schlaf oder Jesus? Also ich bin überzeugt davon, weniger Schlaf und mehr Jesus ist man nicht müde. Wenig Jesus und viel Schlaf ist man trotzdem müde. Aber wisst ihr, denkt mal dran. Als ich erkannt habe, was alles für mich geschehen ist durch meinen geliebten Jesus, das nimmt dir wirklich den Schlaf. Das ist einfach, weißt du, Gebet ist jetzt plötzlich nicht mehr, ihn zu überzeugen, eine Liste vor ihn hinzubringen, noch 15 Personen ihm vorzuplappern, wo er eh schon weiß, was die für Probleme haben. Und ihm noch mehr Probleme erzählen von noch mehr Menschen, wo er dann schaut und sagt, Rainer, ich wusste das schon, bevor diese Menschen überhaupt geschaffen wurden. Ich habe sie hier vor Grundlegung der Welt schon erwählt. Da denkst du nicht, dass ich wusste, welche Probleme sie durchgehen werden im Jahr 2022? Am 7. Oktober, natürlich wusste ich das. Aber unsere ganze religiöse Denkweise war so, das Gebet ist immer noch etwas tun, um noch etwas zu bekommen. Und ich habe viel Krüppel dafür zwischen die Beine bekommen, von vielen Menschen, weil ich mich gewehrt habe, diesen Gebetsaufrufen, die sich auf 2. Chroniker 7, Vers 14 basieren, zu folgen. In Brasilien machten die Videos, als die Pandemie anfing und alle größten Pastoren des Landes machten Fasten- und Gebetsaufrufe. Die Bibel sagt, 2. Chronik 7, Vers 14, ich habe gesagt, nein, das sagt die Bibel nicht zu uns. Wir leben unter einem neuen Bund, unter einem anderen Bund. Ganz eine andere Sache, wie Gott mit uns heute umgeht. Und das ganze Land, in Brasilien sind ja ein Drittel, sind die evangelikale Christen, 70 Millionen. Alle haben gefastet und gebetet und die Pandemie wurde schlimmer. Und die Ungläubigen sagen dann, euer Gott wirkt aber auch nicht viel. Das ist die Wahrheit ist, in Brasilien wurden die evangelikalen Christen zum Spott der Nichtchristen, weil sie gesagt haben, ihr habt so gebetet, ihr habt so gefastet, ihr habt alles getan und schlechter ist es worden. Wo ist euer Gott? Denk mal darüber nach. Aber wenn wir mal verstehen, dass wir dem Gesetz gestorben sind, weil wir mit Christus bereits gekreuzigt wurden und am Kreuz nicht nur unsere sündige Natur gestorben sind, ja, das sind wir auch, aber am Kreuz tatsächlich dem Gesetz gestorben sind, das heißt, Gott wird jetzt nichts mehr tun, weil ich brav war und das Gesetz gehalten habe. Gott wird nur tun, weil ich zu ihm komme und sage, in Christus bin ich gerecht. Das ist ein Wunder, das ich nie verstehen werde. Ich schaue mich selbst an. Und ich werde niemals wirklich voll verstehen, bis ich die Ewigkeit bei dir verbringen werde, dass ich vollkommen perfekt und gerecht bin vor dir. Und ich habe gar nichts getan dafür. Ich habe es einfach im Glauben angenommen. Aber schauen wir doch unser Leben an, wie das tief in uns drin setzt. Du brauchst dich hier nur zusammentun bei Treffen von Christen, die große Dinge geleistet haben. was die alles zum Besprechen haben, wie viele wunderbare Dinge sie für den Herrn getan haben und dort gebaut und dort und dort und dort und dort. Und ich denke mir oft, Jesus hat gesagt, ich baue meine Gemeinde. Wie kann sich dann ein Pastor rühmen, dass er 2000 Leute hat, wenn Jesus die Gemeinde baut? Entweder ist die Gemeinde nicht von Jesus gebaut worden, dann wird sie eh irgendwann auseinanderfallen. Dann ist besser, er rühmt sich nicht, weil dann muss er auch, wird es schon dumm dastehen, wenn alles auseinanderfällt. Oder er sagt, schau, was Jesus hier getan hat. Aber es sitzt so tief in uns drinnen, dass wir ständig immer zu Gott hinzutreten und irgendetwas noch von ihm wollen, durch irgendeine Leistung, die wir ihm wiederum bringen. Und Paulus sagt, ich bin gestorben, dem Gesetz. Römer 10, Vers 4 sagt so wunderbar, schau dir diesen Vers an, ich liebe ihn so sehr. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der da glaubt. Also wenn du im Glauben ergreifen kannst, dass du durch Jesus Christus die Gerechtigkeit Gottes geworden bist, ist Christus das Ende für dich des Gesetzes. Und hör zu, das bedeutet nicht, dass wir gesetzlos leben. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich war einmal auf einem Seminar in einer Gemeinde in Washington, sehr, sehr, sehr kleines Grüppchen von Leuten. Da waren vielleicht ein bisschen mehr als 30 Leute und die waren enge Freunde, also ganz, ganz, ganz, ganz enge Freunde. Und diese engen Freunde, da wir alle mit ihnen so gut zusammen waren, konnte ich ganz frei sein. Da konnte ich einfach reden und machen und tun, was ich wollte. Und ich habe dann auch über den neuen Bund gelehrt und wie herrlich dieser neue Bund doch ist und wie wunderbar das ist. Und dann sagte ich, wisst ihr, dass wir sind nicht dazu verpflichtet, nach den 10 Geboten zu leben. Ich sagte das sehr bewusst so, um die Leute etwas aufzuwecken. Und dann mein Mann, der sagte zu mir, aber Rainer, das stimmt doch gar nicht. Wir müssen die 10 Gebote befolgen. Und ich kannte ihn sehr gut, wir waren ja gute Freunde. Ich sagte zu ihm, hör zu, mein lieber Dennis, bist du sicher? Ja, wir müssen die 10 Gebote gehorchen. Und ich sagte zu ihm, was ist denn das 4. Gebot? Er sagte, weiß ich nicht. Und ich sagte, wie willst du ein Gebot gehorchen, das du gar nicht weißt, was es ist? Das geht doch gar nicht. Das 4. Gebot ist, du sollst den Sabbat halten. Es war zufällig Samstag an dem Tag. Und er hat sehr schnell herausgefunden, dass er den Sabbat eigentlich nie haltet. Er bricht ihn ständig, jede Woche. Aber er wollte das nicht akzeptieren. Er wollte immer noch, wir müssen die Gebote halten, um vor Gott gut dazustehen und gerecht zu sein. Und Debbie saß zufällig neben ihm. Und er blickte Debbie an, nicht mehr mich. Er blickte Debbie an und sagte, Debbie, gilt für den Reinhard auch nicht das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen? Und zu meinem Schock sagte die Debbie, nein. Ich dachte mir, um Himmels Willen, was ist denn da los? Die glauben jetzt alle, ich lebe im Ehebruch und meine Frau sagt, es ist okay so. Sie sagte nur nein, lächelte und sagte kein Wort mehr. Und dann vergingen vielleicht 20 Sekunden, die wie eine Ewigkeit dauerten für mich. Und dann sagte sie mit dem gleichen Level, sie sagt, er liebt mich einfach. Und da war ich froh, dass ich meine Bibel kannte. Dann sagte ich, Römer 13, Vers 8 sagt doch, die Liebe ist was? Wer weiß das? Die Liebe ist was? Die Erfüllung des Gesetzes. Und wenn wir von der Liebe Gottes ergriffen sind durch Jesus Christus und wenn wir Gott zurücklieben mit der Liebe, die er in unser Herz gegossen hat, dann brauchst du kein Gesetz mehr. Denn wie Paulus sagt, Liebe wird dem Nächsten nichts Falsches tun. Liebe wird niemals den eigenen Vorteil suchen. Und wisst ihr, und als ich das erkannt habe, das macht ja meine Beziehung mit Gott so wunderbar. Nämlich, um Himmels Willen, ich darf nichts falsch machen, sonst wird Gott böse auf mich. Sondern ich bin so verliebt in den Jesus, ich will nie etwas tun, das ihn irgendwie im Herzen betrüben konnte. Und wisst ihr, stell dir mal vor, eine Ehe, wo du ständig Angst hast, dass du etwas tust, was dein Ehepartner nicht mag und dann ist er wieder sauer auf dich. Und dann gibt es wieder eine Woche kein Gespräch und da ist diese Stille im Haus und oder nur Mocken oder wie auch immer ihr das löst. Stell dir so eine Ehe mal vor. Aber eine Ehe, wo du in den anderen so verliebt bist, dass du sagst, um Himmels Willen, ich möchte nie etwas tun, was den anderen verletzen könnte. Und wenn du etwas tust, das den anderen verletzt, dann verletzt es dich mehr als den anderen, deinen Ehepartner. So soll die Ehe auch sein. Und so soll unsere Beziehung auch mit dem Herrn sein. Unsere Beziehung mit Gott Christus ist das Ende des Gesetzes. Unsere Beziehung mit Gott darf nicht basieren auf irgendetwas, was wir geleistet haben, sondern muss darauf basieren, auf alles, was Jesus für uns geleistet hat. Er hat gerufen, es ist vollbracht, und du brauchst niemals rufen, es ist vollbracht, außer du zitierst ihn. Und wenn wir das mal erkennen, dass wir nur Auferstehungsleben erleben können, dass wir nur wirklich erleben können, in himmlische Bereiche versetzt sein mit ihm, wenn wir auch diesen ersten Bereich des Kreuzeslebens jeden Tag auf uns nehmen und sagen, ich werde heute nicht aufgrund des Gesetzes vor Gott kommen. Ich werde heute mich nichts rühmen, was ich tue. Der Paulus sagt es wunderschön im 1. Korinther, im 1. Kapitel. Da sagt er, schaut doch euch an, wo sind die Klugen dieser Welt? Wo sind die Weisen? Wo sind sie denn alle? Und dann sagt Gott, wisst ihr, als ich Teenager war, ich war ja ein Hoffnungsloser, wirklich, ich war hoffnungslos. Also für mich, ich hatte eine sehr traumatische Kindheit. Durch den sexuellen Missbrauch, den ich miterlebt habe. Ich wollte mir das Leben nehmen mit 12, 3 Mal. Mein Leben war eigentlich, ich war ein Wrack, ich war ein wirkliches Wrack. Und ich dachte mir, also für mich, da gibt es nicht viel Zukunft. Gott wird nie etwas tun können mit mir, auf keinen Fall. Und dann in meinen späteren Teenagerjahren, als ich begonnen habe, wieder leidenschaftlich für Jesus zu werden, und als ich dann diesen 1. Korinther 1 sehe, habe ich so zu lieben begonnen. Das Törichte dieser Welt hat Gott genommen, um sie zur Schau zu stellen. Dachte mir, wow, da gibt es ja Hoffnung für mich. Da gibt's ja glatt für mich eine Hoffnung. Das Unedle, das Törichte, das vor den Augen der Welt nichts wert ist, genau das nimmt Gott, um die Weisen dieser Welt zunichte zu machen. Denn die Weisheit Gottes ist größer. Die Torheit Gottes ist größer als die Weisheit dieser Welt. Und wisst ihr, und genau das ist es. Paulus sagt nämlich, die Predigt, das Predigen des Evangeliums ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Aber uns, die wir rettet werden, ist es Gottes Kraft. Und wir müssen uns immer wieder zurückbringen zu dem Punkt, wir sind dem Gesetz gestorben. Du kannst nicht vor Gott kommen und glauben, dass er dir irgendetwas schuldet, weil du heute brav warst. Du hast einen Mann gut behandelt, eine Frau gut behandelt, du hast 4 Kapitel in der Bibel gelesen, du hast 10% gegeben und sogar noch Opfer obendrauf auch noch. Heute wird er dich ganz bestimmt finanziell segnen. Wir dürfen nicht, aber wie viele Menschen tun es so? Wisst ihr, als ich begonnen habe, mit Menschen immer mehr und mehr zu reden, da bin ich draufgekommen, dass eigentlich ganz, ganz, ganz wenige den Gott den Zehnten geben, weil sie ihn so sehr lieben, sondern die meisten, die ihn geben, haben Angst, dass wenn sie nicht geben, dass der Fresser kommen wird. Ja, stell dir mal vor, wenn ich Angst habe, dass ich meine Frau nicht gut behandle, oh, wenn ich meiner Frau nicht auf den Urlaub fahre, dann wird sie sauer sein auf mich. Aber denk mal, wie verkorkst wir unsere Beziehung mit Gott zu leben. Wenn wir ergriffen werden von was er alles für uns getan haben, wisst ihr, was wir dann tun werden? Nicht 10% geben, nicht 20% geben, nicht 30% geben. Wir werden geben, bis man nicht mehr geben kann. Und als ich das ergriffen habe in meinem Herzen, dann, du magst gar nicht mehr aufhören zu geben, nicht nur Finanzen, sondern alles, deine Gaben, deine Talente, was du hast, deine Liebe, deine Aufmerksamkeit, deine Zeit, du willst nur mehr verschenken, weil du so reich von ihm bereits beschenkt wurdest. Aber das ist etwas, was ein ständiger Kampf in uns drinnen ist. Paulus sagt Folgendes im 2. Korinther 5, Vers 21. Da sagt er, dass Christus, der keine Sünde kannte, der wurde für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus würden. Stell dir mal vor, nicht nur bist du vor Gott gerecht, sondern du bist vor Gott die Gerechtigkeit geworden. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er dich gerecht. Aber Reinhard, das kannst du doch nicht so sagen. Du kennst mich ja gar nicht. Doch, ich kenne dich. Ich kenne jeden hier von euch im Raum. Ihr seid alle wunderbare neue Schöpfungen in Christus Jesus. Völlig neu geschaffen. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Wisst ihr, wenn Gott auf dich schaut, dann sieht er dich in Jesus Christus. Und in Jesus Christus sieht er dich vollkommen. In Jesus Christus sieht er dich gerecht. In Jesus Christus sieht er dich rein. In Jesus Christus sieht er dich heilig. Und solange du dich immer wieder daran erinnerst, ich bin in Christus und ich muss in Christus bleiben und ich muss in Christus leben, dann ist die Sache geregelt. Aber was tun wir? Anstatt in ihm zu bleiben, wie Jesus es uns so wunderschön gesagt hat in Johannes 15, bleibt in mir und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht tragen. Denke mal, ein fruchtbarer Christ zu sein, ist in Wirklichkeit ganz was Einfaches. Wie viele Christen, die zerbrechen sich den Kopf, weil sie denken, ihr Leben ist nicht fruchtbar. Und die kommen dann zu mir und sagen, Reinhard, gib mir doch noch ein paar Schlüssel, um mein Leben fruchtbar zu haben. Und ich sage, es gibt ja nur eigentlich einen Schlüssel, und der heißt Jesus. In ihm, er in dir, so hast du Gunst, so hast du Frucht, so kannst du lieben, so kannst du geben, so kannst du im Sieg leben. Aber es fällt uns Menschen vom Natürlichen her so schwer, nicht noch etwas dazu zu geben. Ein bisschen muss ich doch was noch auf die Waagschale hauen. Meine liebe Schwiegermutter, die sich erst sehr spät in ihr Leben bekehrt hat, die hat immer wieder zu mir gesagt, aber die Bibel sagt doch, Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Und ich sage, Mama, das steht nicht in der Bibel. Doch, das steht in der Bibel. Dann zeig's mir doch, Mama. Nein, ich weiß nicht, wo es steht, aber ich weiß, dass es in der Bibel steht. Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Habt ihr diese Geschichte gehört von diesem Mann vor vielen, vielen, vielen Jahren, als sie noch mit Pferdewagen unterwegs waren? Da war dieser Mann, dieser Wanderer mit einem sehr schweren Rucksack, der war unterwegs beim Wandern. Und als er dorthin gewandert ist, dann kam ein Pferdewagen vorbei. Und der Pferdekutscher blieb stehen und sagt, steigen Sie doch auf, fahren Sie doch mit. Und der Mann dankbar nahm das Angebot an, er stieg hinauf in den Pferdewagen und sie fuhren da weiter. Aber der Mann legte seinen schweren Rucksack nicht ab. Und der Kutscher sagte, nehmen Sie doch den Rucksack ab und legen Sie den doch hier auf den Wagen. Und der Mann sagt, nein, ich bin schon so dankbar, dass Sie mich mitnehmen, da brauchen Sie nicht noch den schweren Rucksack auch noch führen. Und wisst ihr, sind wir nicht oft so? Herr, ich danke dir schon, dass du mich errettet hast, aber den Rest mache ich selbst. Wir sind dem Gesetz gestorben mit Jesus Christus. Er hat das Gesetz erfüllt und daher bin ich jetzt gerecht. Ich bin frei, ich bin würdig und alles, was er für mich bezahlt hat, das steht mir jetzt zu. Und wisst ihr, und wenn wir im Herzen nicht wirklich täglich uns sagen, ich bin dem Gesetz gestorben, ich nehme diesen Bereich der Kreuzigung für mich in Anspruch. Ich werde heute nicht durch irgendetwas versuchen, irgendwelche Gunst von Gott zu bekommen. Wisst ihr, was dann das erste oder eines der ersten Dinge, die geschehen wird in deinem Leben? Das haben mir viele, viele Pastoren immer wieder gesagt. Reinhard, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich beten soll. Ich habe zu einem Mann gesagt, du hast die Übersicht von Dutzenden Gemeinden mit tausenden Leuten und weißt nicht, was du beten sollst. Ich sage, nein. Wenn mir wirklich alles durch Christus gegeben wurde, so wie du es sagst, wenn ich Gott nicht mehr überzeugen muss, meine Probleme zu lösen, was bete ich dann noch? Ich habe, genau, es ist diese Dame, weiß es. Anbeten. Wie heißt du? Hannelore Merk, deine liebe Frau. Oh, der Sohn da hinten, wie nett. Darf ich du sagen schon, oder? Ey, wir kommen ja alle in den gleichen Himmel, haben alle den gleichen Erlöser, haben alle den gleichen Vater, sind alle Geschwister. Hannelore, freut mich. Aber denk mal daran, was tun wir in unserer Gebetszeit? Stell dir vor, plötzlich können wir einfach nur auf ihn starren und sagen, wow, Jesus, du hast alles getan. Oh, du hast alles geschafft. Ich bin gesegnet, ich bin perfekt, ich bin rein, ich bin vollkommen, ich bin würdig, ich bin gerecht. Wenn du dich nicht gerecht in Christus siehst, durch einzig und allein durch das, was er getan hat, wirst du niemals in Anspruch nehmen können, was dir bereits gehört. Wisst ihr, wir haben einen Sohn adoptiert. Der hieß Franzi Clayton Silva de Nascimento. Das war sein Name. Brasilianer von unserem Waisenhaus. Wir haben ihn mit 15 adoptiert. Und als er dann adoptiert wurde, als die Papiere dann offiziell wurde, er ist jetzt 2,5 Jahre unser Sohn, die brasilianische Regierung, die löscht seine Vergangenheit aus. Die gibt es nicht mehr. Alles wird gelöscht. In seiner Geburtsurkunde steht heute drinnen, Vater Reinhard Hirtler, Mutter Deborah Hirtler, Großeltern väterlicherseits sind meine Eltern, Großeltern mütterlicherseits Debbys Eltern, also die Vergangenheit existiert nicht mehr. Und er konnte sich selbst seinen Namen aussuchen. Und er hat sich ausgesucht, Clayton Gabriel Hirtler. Und da machten wir ein, und der kam zu uns, der war Straßenkind, war eines von 11 Kindern, war Straßenkind und lebte auch im Waisenhaus jahrelang, ist ein schwarzer Junge, lebt im Waisenhaus und hatte eigentlich eine wirklich traumatische Vergangenheit. Also Trauma, Trauma, Trauma, Trauma, Trauma. Und am Anfang war er ein zerstörter Junge, also verstört, zerstört, der hat sich nichts gewagt, irgendwas anzunehmen. Und dann letztes Jahr machten wir ein Event über den Charakter Gottes, die Natur Gottes. Und ich wollte einfach vor diesen Leuten, da waren ca. 5000 Leute, die live online dabei waren, und ich wollte einfach diesen Leuten zeigen, wie einfach Glaube wirklich ist. Ich weiß nicht, einige von euch haben das vielleicht gesehen. Ah nein, das war ja gar nicht auf Deutsch. Wie einfach Glaube eigentlich ist, wie simpel es ist. Und ich rief nach meinem Sohn Clayton. Ich sagte, wo ist Clayton? Wo ist Clayton? Ah, der ist nicht hier, der ist kurz hinausgegangen. Okay, dann dachte ich mir, ich kann jetzt da nicht warten, ihn nachlaufen. Dann saß mein Übersetzer Daniel neben mir. Und Daniel und ich, wir haben eine sehr, sehr enge Beziehung, er lebt über 4 Jahre bei uns im Haus, 4,5 Jahre, ist wie ein Sohn für Debbie und für mich, arbeiten ganz eng zusammen, sind jeden Tag zusammen, kennt mich in und aus. Und ich sagte zu ihm, Daniel, wenn ich dir jetzt sage, ich gebe dir 1000 Euro, glaubst du mir das? Ohne nachzudenken, schoss es ihm heraus. Ja, natürlich. Absolut gibst du mir die. Und ich sagte, Daniel, bist du sicher? Ja, natürlich glaube ich dir das. Und ich sage, warum glaubst du mir das? Ja, weil ich dich kenne. Und ich nahm mein Handy heraus und ich habe ihm augenblicklich 1000 Euro überwiesen auf sein Konto. Ich sage, gehören jetzt dir. Tatsächlich. Siehst du, so einfach ist Glauben. Du kennst mich, also vertraust du mir. Und dann kam Clayton hinein, zurück in den Raum, und dann sagten die Leute um ihn herum, Clayton, Clayton, Clayton, du hast soeben 1000 Euro verpasst. Für einen 16-jährigen Jungen aus dem Waisenhaus ist das ja das Universum. Und er sagte, warum, warum? 1000 Euro verpasst, warum? Und die erzählten ihm die Geschichte. In dem Augenblick, wo die Geschichte fertig erzählt wurde, hat er Folgendes gesagt, ich habe gar nichts verpasst, ich bin Sohn. Alles, was ihm gehört, gehört mir. Ich habe mir gedacht, der Junge hat mehr erkannt als die meisten Christen auf der Welt, die ich je getroffen habe. Alles gehört mir, wenn ich es mir erarbeite. Alles gehört mir, wenn ich noch ein bisschen Gott überzeuge. Alles gehört mir, wenn ich, dann gehört alles mir. Nein, alles gehört dir und alles gehört mir, weil wir dem Gesetz gestorben sind. Und weil wir dem Gesetz gestorben sind, sind wir gerecht in Jesus Christus. Und da wir in Jesus Christus gerecht sind, haben wir auch was? Gottes Gunst, denn der Gerechte hat ja die Gunst Gottes. Stell dir vor, der Gerechte verdient sich keine Strafe mehr, er verdient sich Gunst. Ja, der Gerechte verdient sich Gunst. Und wenn ich diese Aussage mache, dann tun sich so viele Menschen so schwer, weil sie sagen, das kann man doch nicht sagen, du verdienst dir was. Doch, doch, der Gerechte verdient sich Heilung, der Gerechte verdient sich Gunst, der Gerechte verdient sich Versorgung. Wenn du gerecht bist, verdienst du dir von Gott alles. Lies mal die Bibel durch. Lies mal den alten Bund durch. Wenn ihr gehorcht, bekommt ihr alles. Amen. Stell dir mal vor, ja, aber Reinhard, ich habe doch nicht immer gehorcht. Aber Jesus hat doch für mich gehorcht. Jesus war gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Und dann gab er mir seine Gerechtigkeit. Und er plötzlich gab er mir seine eigene Natur. Und heute bin ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Aber mein lieber Freund, wenn du dem Gesetz nicht gestorben bist, dann wirst du auch diese Gerechtigkeit nicht erleben. Es ist die Wahrheit, aber du wirst sie nicht erleben. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Die biblische Wahrheit und das Erlebte im Christenleben sind sehr oft zwei verschiedene Dinge. Und ich habe ein Brennen in meinem Herzen, dass wir Christen ähnlich das, was die Wahrheiten im Wort Gottes sind, auch erleben werden. Und wenn du heute vor Gott stehen kannst und sagen, wow Gott, ich hätte mir alles andere verdient als Gunst. Ich hätte mir Chaos verdient, ich hätte mir Krankheit verdient, ich hätte mir was weiß ich was alles verdient. Aber heute verdiene ich mir tatsächlich alles, wofür Christus am Kreuz gestorben ist, weil ich ja in ihm gerecht bin. Und als die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus werde ich nie mehr wieder nach dem Gesetz leben, um vor dir gerecht zu werden. sondern ich werde dir gehorchen, weil ich dich liebe, nicht um von dir etwas zu bekommen. Ich werde dir dienen, weil ich dich liebe, nicht um etwas von dir zu erlangen. Ich werde alles dir geben, weil du alles für mich gegeben hast, nicht damit ich dich überzeugen kann, mir noch etwas zu geben. Und wenn wir diesen Switch in unserem Herzen machen können, ich sag dir was, dann sind wir nicht mehr zu bremsen. Kein Christ, der verstanden hat, ich bin dem Gesetz gestorben und ich bin 100% gerecht vor Gott, das bedeutet, ich habe seine Gunst und ich verdiene mir alles, was sich Jesus Christus verdient, ist noch zu bremsen. Wie sollst du noch zu bremsen sein? Das geht doch gar nicht. Wisst du, Debbie und ich, wir haben uns ein ganz verrücktes Ziel gesetzt. Wir haben uns ein Ziel gesetzt, dass wenn Jesus nicht früher wiederkommt, ich hoffe, dass er bald kommt, ich glaube, er wird bald kommen, aber wenn er nicht früher kommt und wenn wir noch so lange auf dieser Erde leben, dann haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir, bevor wir zu Jesus gehen, dass wir von unserem jährlichen Einkommen 99% weggeben ins Reich Gottes und an die Armen und mit 1% leben. Das haben wir uns zum Ziel gesetzt und wir sind relativ gut unterwegs auf diesem Ziel. Und wisst ihr warum? Leute sagen zu mir immer, Reinhard, du bist doch verrückt. Vor kurzem wurde mein Sohn Clayton gefragt, bei einem Seminar, da fragte ihn eine Dame, wenn ich dir 100 brasilianische Reais geben würde, was würdest du machen damit? Der dachte nicht mal nach. Der sagte, wenn ich was brauche, kaufen, den Rest gebe ich weg. Mein Papa lehrt mich das so. Verwend, was du brauchst und geh weg. Und wisst ihr, wenn du mal gelernt hast, dass dadurch, dass du gerecht bist, verdienst du dir alles, was Christus gehört. Schau mal, die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 1 folgendes. Er hat ihn zum Erben eingesetzt, worüber? Über alles. Hebräer Kapitel 1. Er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Und Römer Kapitel 8, schau mal Vers 16, Vers 17 durch. Wenn wir aber Söhne sind, so sind wir was? Erben. Und welche Erben? Mit Erben mit Christus Jesus. Wenn Jesus Erbe von allem ist und ich aber Miterbe bin von Jesus Christus, dann möchte ich heute eine Frage an dich stellen. Verdient sich der Erbe sein Erbe oder nicht? Er verdient es sich, weil er Sohn ist, nicht weil er es erarbeitet hat. Aber er verdient sich sehr wohl. Es steht ihm zu. Es steht ihm rechtmäßig zu. Wenn wir auf dieser Erde mal abdanken, werden unsere Söhne niemals kommen und sagen, eigentlich sind wir gar nicht würdig, dass wir das, was die Eltern uns hinterlassen haben, für uns annehmen. Wir sind ja nur so armselige Tröpfe, die in Amerika da weilen mit ihren Frauen, aber sie haben es mir hinterlassen, also werden wir es halt annehmen. Ich kann dir sagen, mein Sohn wird sagen, wie viel hat der Papa im Konto hinterlassen? Das gehört mir und Clayton und Christopher. Das steht uns zu, weil wir Erben sind. Was wäre, wenn wir Christen uns ähnlich erheben würden, ohne Selbstsüchtigkeit, ohne Habgier und einfach nehmen würden, was uns zusteht, weil wir gerecht sind durch Christus und nicht durch das Halten des Gesetzes und nehmen würden und geben würden und nehmen würden und geben würden und nehmen würden und geben würden. Der Staat bräuchte niemandem mehr helfen, weil wir würden das tun. Wir haben in einem Monat in Brasilien, Kidscare mit unseren Waisenhäusern, haben wir monatliche Kosten heute von beinahe 150.000 Euro. Und wir haben noch nie einen einzigen Spendenaufruf gemacht. Und es fehlte noch nie ein Cent. Wisst ihr warum? Aus einem simplen Grund. Es steht mir zu. Wisst ihr, als ich erkannt habe, dass Jesus die Waisenkinder ja viel mehr liebt, als ich sie je lieben kann. Sein Herz zerbricht doch für die Ärmsten der Armen. Er sucht ja ständig nur Kanäle. Wo ist dein Kanal? Aber die Kanäle, die leben so gebunden ans Gesetz. Ich habe so viel gemacht, darum habe ich so viel erreicht. Ich habe so viel gefastet, darum hat Gott so viel gewirkt. Ich habe so viel gebetet, darum habe ich so viel erlebt. Ich habe so viel gelesen, darum habe ich so... Meine lieben Freunde, was wäre, wenn wir einfach aufstehen und sagen würden, wow, er hat mich gerecht gemacht. Ich bin dem Gesetz tot. Ich umarme dieses Kreuz, dem ich dem Gesetz gestorben bin. Und jeden Tag stehe ich auf und sage, ich bin gerecht. Das ist genial. Ich schaue mir in den Spiegel und sage, wow, ich sehe die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Ich habe seine Natur. Das ist genial. Hör zu, ich gebe euch jetzt ein kleines Geheimnis. Du wirst immer so leben, nachdem dein Herz überzeugt bist, wer du wirklich bist. Ich sage das noch einmal. Du wirst immer genauso handeln, genauso leben, wie dein Herz überzeugt ist, dass du bist. Wenn du glaubst, dass du begabt bist, wirst du deine Begabungen ausleben. Meine Schwiegermutter war eine der talentiertesten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Unwahrscheinlich talentiert, kreativ, begabt, hochintelligent. Die ist mit über 70 auf die Uni gegangen und hat eine Ausbildung gemacht, die sehr kompliziert ist, und hat nur die besten Noten geschrieben mit über 70 und ging zur Abschlussprüfung nicht hin, weil sie nicht glaubte, dass sie es schaffte. Und ich sagte: Mama, du hast 2 Jahre lang Bestnoten geschrieben auf der Uni. Was? Sie glaubte nicht. Sie hatte null Identität. Null Identität. Sie war bildhübsch. Schaut euch meine Frau an, sieht man ja. Die war bildhübsch und glaubte aber, dass sie hässlich war. Hochintelligent und glaubte, dass sie die Prüfung nicht schaffte. Hat gemalt, war kreativ und glaubte nicht, dass ihre Bilder etwas wert waren. Ich habe gesagt: Mama, ich helfe dir, bitte lass mich dir helfen. Nein, niemand wird meine Bilder mögen. Ich habe gesagt: Mama, wenn ich Fotos von deinen Bildern zeige, alle sagen: Wow, wie bist du kreativ. Aber nein, die lügen ja nur. Die sagen das nur, weil sie das so sagen wollen. Und meine arme Schwiegermutter, jetzt ist sie bei Jesus, jetzt weiß sie, dass sie das alles falsch gemacht hat. Jetzt hat sie im Himmel Zeit zu lernen, zu malen. Das kann sie jetzt alles nachholen. Da ist die Ewigkeit, da geht ihr die Zeit nicht aus. Auf dieser Erde ist sie ausgegangen. Aber meine Schwiegermutter auf dieser Erde, die hätte können Dinge erleben, die erstaunlich waren. Und sie hat es nicht erlebt. Und nicht, weil Gott es ihr nicht zustand, weil sie es ihr selbst nicht zustand. Sie lebte gemäß ihrer eigenen Identität. Nicht ihrer Identität, denn sie war ja in Christus. Sondern gemäß ihrer Identität, wie sie sich selbst wahrnahm. Und das ist ein großes Geheimnis. Wenn du dich in Christus gerecht siehst, ohne dem Gesetz, dann wirst du gemäß dieser Identität leben. Schau, was wir tun. Wir haben versucht, das Verhalten der Menschen durch Gesetze und Regeln zu manipulieren und kontrollieren. Wir haben versucht, Menschen dahin zu erziehen, dass sie gute Christen sind, indem wir ihnen eine ganze Reihe von Gesetzen mitgegeben haben. Ein guter Christ darf nicht, ein guter Christ tut nicht, ein guter Christ macht nicht, ein guter Christ wird nicht. Und dann leben die Christen ein Leben, wo sie völlig zwiegespalten sind. Und dann tragen wir diese Masken, die doch so hässlich sind. Wie schön ist es, hier in einem Raum zu sein, alle eure Gesichter sehen, nicht in der Masken versteckt. Aber wisst ihr was, als die ganze Welt Masken trug, da habe ich mir bei mir gedacht, in Wirklichkeit ist das nichts anderes, als was die Christen schon seit Jahrhunderten tun. Die leben alle mit Masken, die kommen rein in Gottesdienst. Haben soeben aber mit ihrer Frau gestritten oder mit ihrem Mann. Haben zu Hause Zoff, machen sich Sorgen um die Rechnung morgen. Machen sich alles Mögliche, zermürben sich über hunderttausende Dinge. Und dann lächeln wir. Wir haben so gelernt, mit Masken zu tragen. Ich sehne mich nach einem Christenleben, das authentisch ist. Und ich sage dir, authentisches Christenleben geht nur dann, wenn du in deinem Herzen ergriffen hast, du bist dem Gesetz gestorben, gekreuzigt mit Christus. Du bist gerecht. Stell dir vor, wenn dein Herz ergriffen hat, dass du gerecht bist, ohne dass du was getan hast, weißt du, was sein wird? Du wirst handeln gemäß deiner eigenen wahrgenommenen Identität. Geliebte Leute lieben Menschen. Verletzte Leute verletzen Menschen. Geheilte Leute heilen Menschen. Und darum ist es so wichtig, dass du dich so wahrnimmst, wie Gott dich wahrnimmt. Gott nimmt dich vollkommen wahr, weil du in Christus bist, nicht aufgrund irgendeiner tollen Leistung. Gestorben dem Gesetz. Paulus hatte das so erkannt. Dieser Philipper 3, der hat mich fasziniert seit meiner Jugendzeit. Wo Paulus ein eigentlich Wort nimmt, das man eigentlich nicht im Gottesdienst schon gar nicht von der Kanzel in den Mund nehmen darf. Er sagt, alles ist Kot. Und er verwendete tatsächlich das Wort, das wir auf der Toilette hinterlassen. Er sagte es tatsächlich. Wenn du nachschaust im Urtext, er sagte tatsächlich, alles ist Scheiße. Meine eigene Gerechtigkeit, alles, was ich gemacht habe, alles, was ich, und er schreibt auch, wie perfekt er gelebt hat. Er hat das Gesetz toll gehalten. Und dann sagt er, alles ist mir Kot. Warum? um ihn zu ergreifen, der mich ergriffen hat, Jesus Christus. Und dann spricht er davon, nicht gerecht zu sein in meinen Werken, sondern seine Gerechtigkeit zu haben. Und wenn wir erkennen müssen, dass wir uns jeden Tag neu sagen müssen, heute bin ich gerecht in Christus. Und je mehr unser Herz überzeugt ist, dass wir gerecht sind, abgesehen vom Gesetz, werden wir auch gerecht handeln. Und im Griechischen gibt es zwei Wörter, nämlich eines für gerecht sein und eines für gerecht handeln. Und wir haben versucht, viele Menschen dazu zu bringen, gerecht zu handeln, ohne dass sie im Herzen wahrgenommen haben, dass sie ja gerecht sind. Und dann entsteht dieser Kampf. Die handeln etwas, was sie wirklich gar nicht sind. Und dann zerbrechen sie immer wieder. Ich habe schon so oft versucht, dieses zu überwinden. Ich schaffe es nicht. Und dann sitzen sie in der Seelsorge, Jahr ein, Jahr aus, die ständige selbe Seelsorge und keiner kann ihnen helfen und dann gehen sie zum nächsten Seelsorger, zum nächsten Seelsorger, zum nächsten Seelsorger. Meine Schwester ist eine der top ausgebildeten Seelsorger in Österreich. Top, top, top, top. Und ich habe zu ihr gesagt, Martha, in Wirklichkeit, wenn die Leute greifen würden, wer sie in Christus sind, wärst du arbeitslos. Arbeitslos. Du hättest keine Klienten mehr, die wären alle weg. Stell dir vor, wenn du im Herzen greifst, du bist gerecht, vollkommen, rein, heilig, geliebt, angenommen, akzeptiert, ohne dass du je was getan hast. Plötzlich liebst du. Plötzlich handelst du heilig. Plötzlich handelst du gerecht. Plötzlich drückst du all das aus, was du im Herzen gegriffen hast, was du wirklich bist. Und wenn du mal im Fleisch wandelst und es nicht ausdrückst, sagst du, ups, das entspricht dir gar nicht meiner Natur. Wie konnte ich das tun? Wie konnte ich das denken? Wie konnte ich so handeln? Das war ja gar nicht meiner Natur gemäß. Aber was tun wir? Wir nehmen mal besonders liebevoll ist und sagen wir, wow, wie kann denn der so liebevoll sein? Das Gegenteil sollten wir eigentlich sagen. Wie kann einer, der Christ ist, noch einen Gedanken haben, der nicht Christus gemäß ist? Das sollte eigentlich die Realität sein, die Normalität sein. Die Normalität sein sollte, da wir dem Gesetz gestorben sind, sind wir die Gerechtigkeit. Und da wir die Gerechtigkeit sind, handeln wir gerecht. Fertig, aus. Eigentlich ist es so simpel. Wir haben so viel verkompliziert. Und Christus hat alles simplifiziert. Wisst ihr, je länger ich Jesus kennenlerne, desto mehr lerne ich erkennen, wie simpel das Christenleben doch ist. Wie simpel. Ich sage das immer unseren Mitarbeitern von Brazilian Kids Care, wir haben ja schon beinahe 100 Mitarbeiter, 100 Angestellte, und ich sage unseren leitenden Mitarbeitern immer, hört zu, es ist alles so simpel. Die Kinder sind kaputt, Jesus liebt sie, also retten wir sie. Ah, so einfach ist das nicht, Reinhard. Doch, es ist so einfach. Ah, es ist alles kompliziert. Es ist nichts kompliziert. Da gibt es Kinder, da gibt es mich und da gibt es Jesus, der alles getan hat. Was fehlt? Nichts. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus dabei ist, seine Gemeinde zu bauen, die in Einfachheit das wahre Evangelium wiederum leben wird. Die Straßen hinuntergehen und die sagen, Moment mal, wenn ich gerecht bin, als Gerechter kann ich alles von Gott ergreifen, was ich brauche. Hier ist eine Krankheit, den müssen wir jetzt heilen. Vor ein paar Wochen waren wir in einer Veranstaltung in Sao Paulo. Da waren wir den ganzen Tag am Samstag dort. Unser Clayton, stell dir vor, der Junge ist 17 Jahre alt, Waisenkind gewesen, Straßenkind gewesen, der weiß heute, wer er ist. Und wir beteten dort für einige Kranken und ich bete dort für eine Frau gerade hier. Und dann kam eine andere Frau, die hatte Bandscheibenvorfall. Die hatte doppelten Bandscheibenvorfall, die lebte seit vielen Jahren in Schmerzen. Und die kam nach vor zum Gebet und ich betete gerade für eine andere Person und ich schaute auf meinen Jungen Clayton und ich sagte, Clayton, geh und heil die Dame dort. Und der Clayton sagt, okay, Dad. Und der Junge, stell dir mal vor 2 Jahren, 2,5 Jahren bei dem Waisenhaus, der hat nicht einmal gewusst, wie er seinen Namen schreibt. Der konnte nicht einmal das kleine 1x1 mit 15 Jahren. Konnte er nicht. Geht hin, betet für die Frau und die Frau ist gesund. Frau, völlig die Bandscheibenvorfall weg, völlig gesund. Wir sitzen im Auto zu fünft, unser Daniel, seine Verlobte, die Annalegia, meine Assistentin, die Luciana, Clayton und ich. Und Clayton sagte, Dad, das war toll, wie ich die geheilt habe. Und meine Assistentin sagte, Clayton, wär nicht stolz. Du hast sie nicht geheilt, Jesus hat die geheilt. Und ich dachte mir, ich halte mich da mal draus. Ich lasse mal meine Assistenten mit meinem Sohn. Wir wohnen alle im selben Haus, meine Assistentin, der Sohn, Daniel, alle zusammen. Und ich dachte mir, okay, ich lasse mal die zwei. Und ich fahre dann nach Hause, ich war schon Mitternacht. Und sie sagte, Clayton, wär nicht stolz, wär nicht arrogant. Du hast sie nicht geheilt, Jesus hat sie nicht geheilt. Und Clayton sagte zu ihr, wenn Jesus sie nicht geheilt hat, warum hat er sie so lange krank sein lassen? Warum hat er sie nicht schon vor 3 Jahren geheilt, als sie Leiden angefangen haben? Und ich sagte zu meiner Assistentin, der Junge ist klüger als du. Der hat mehr ergriffen als du. Hör zu. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 10, Vers 10, Vers 7 bis Vers 9, geht, heilt die Kranken. Ja, wer heilt er? Er oder ich? Eine Frage. 1. Korinther 6 sagt folgendes. Der Christus angehört, ist ein Geist mit ihm. Wenn du und Jesus eins sind, wenn er heilt, heilst du. Und wenn du nicht heilst, heilt er nicht. Habt ihr das ergriffen oder war das zu simpel? Ich sag's noch einmal. Wenn Jesus und du tatsächlich eins seid, wenn er heilt, heilst auch du, weil ihr seid ja eins. Aber wenn du nicht heilst, heilt er auch nicht, weil ihr seid eins. Vor vielen Jahren sagte Gott zu mir, Reinhard, alle warten, und das macht mein Herz so traurig. Und ich sagte, Herr, was meinst du? Er sagt, die Gemeinde wartet, dass ich Erweckung schicke. Ich warte aber, dass meine Gemeinde sich ähnlich erhebt und sich manifestiert als Söhne Gottes auf dieser Erde. Während sie auf mich warten, ich auf mich warte, wartet die ganze Schöpfung darauf, dass sie ähnlich die Söhne Gottes sehen. Die ganze Schöpfung seufzt. Seufzt wonach? Nach Erweckung vom Himmel her? Nein. Die ganze Schöpfung seufzt nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes. Weißt du, dass die ganze Schöpfung nach dir seufzt? Hast du das gewusst? Da draußen sind Menschen, die seufzen, weil sie warten, dass die Söhne Gottes sich manifestieren. Wie soll Gott lieben, wenn er nicht durch mich liebt? Und wie soll ich lieben, wenn ich nicht weiß, dass ich gerecht bin? Wir müssen endlich aufhören mit allem, was irgendwie mit Gott in Beziehung kommt, außerhalb des vollbrachten Werkes Jesus Christus. Wir müssen uns weigern, einen Gedanken in unserem Herzen zu erlauben, dass wir heute uns etwas von Gott verdient haben, weil wir irgendetwas geleistet haben. Und wir müssen uns täglich sagen, verdienen tue ich es mir, aber nur, weil er dafür bereits bezahlt hat. Nicht, weil ich irgendetwas getan habe. Denn sobald man sagt, ich verdiene es mir, denken wir an unsere Leistung. Aber wenn ich sage, ich verdiene es mir, denke ich an seine Leistung. Schau, in der Bibel und auf meinem Arm steht, Jesus paid it all. Jesus bezahlte alles. Alles wurde bezahlt. Für meine Gerechtigkeit hat er bezahlt. Damit ich würdig bin, hat er bezahlt. Für meine neue Identität hat er bezahlt. Ich sag dir, wenn ihr mich gekannt hättet vor einigen Jahrzehnten, meine Frau wollte mich ja nicht heiraten. Ich machte meiner Frau nie einen Heiratsantrag. Sie versucht immer noch, dieses Trauma aufzuarbeiten. Am 3. Februar 1983 sah ich meine Frau das erste Mal in meinem Leben. Das allererste Mal. Ich hatte noch nie diese Frau gesehen. Ich ging hin zu ihr und ich sagte, ich heirate dich. Und sie sagte, wer bist du überhaupt und was willst du von mir? Ich sagte, ich bin Reinhard und ich werde dich heiraten. Wir trafen uns auf der Bibelschule in England. Sie sagte, ich mag dich nicht und ich werde dich nie heiraten. Und ich sage, doch, ich werde dich heiraten. Sie sagte, du bist arrogant und du bist religiös. Und klein bist du auch. Das Klein, das tat mir nie was aus, wisst ihr? Über das Klein, das ist ja eines der größten Geschenke, die Gott mir gegeben hat, ist meine Größe. Wir sitzen im Flugzeug 12 Stunden von Sao Paulo nach Frankfurt und nach 3 Stunden sagt meine Frau, mir krampfen die Beine. Ich sage, ich verstehe das nicht. Platz genug! So viel Platz hier! Und beim Einchecken sagte die Dame hinterm Schalter: Herr Hitler, wir haben heute ein besonderes Angebot. Wir haben Premium Economy für 300 Euro für den 12-Stunden-Flug. Das lohnt sich. Und ich sagte zu ihr: Was ist der Unterschied zwischen der billigen Ökonomie, in der ich fliege, und der Premium? Da haben Sie 25 Zentimeter mehr Platz. Und ich sage: Schauen Sie mich mal an. Sehe ich so aus, als ob ich 25 Zentimeter mehr Platz brauche? Meine Söhne sagen zu mir: Unser Vater ist travel size. Der passt in jede Badewanne der Welt. Aber Debbie hat gesagt: Ich heirate dich nicht. Auf keinen Fall. Du bist religiös und du bist arrogant. Und ich war es. Ich war so religiös. Ich holte mir spezielle Erlaubnis vom Bibelschuldirektor. Jeden Freitagabend um 23 Uhr, wenn alle Schüler ins Bett gehen müssten, ging ich in die Kapelle. Und da blieb ich auf meine Knie bis 7 Uhr morgens. Und 7 Uhr morgens ging ich dann stolz raus bei der Kapelle. Und da dachte ich mir: Diese anderen 50 Studenten, die haben geschlafen. Ich habe die Nacht gewacht auf meinen Knien. Ich werde Erweckung nach Österreich herunterbeten. Ich werde das schaffen. Ja, ja, ja, ja. Und ich schaue heute zurück und ich denke mir, wie dankbar ich unserem Gott bin, dass er mich herausgeholt hat aus diesem religiösen, schwierigen, krampfhaften Christenleben, wo man noch etwas sich durchringen muss von Gott. Ich war mir immer sicher, ich war der zweite Jakob, der mit Gott gerungen hat, bis er nicht mehr konnte. Und wisst ihr, und heute blicke ich zurück auf mein verkorkstes, religiöses, verkrampftes Leben. Und heute wache ich in der Nacht munter und ich denke nur: Jesus, alles hast du getan, und wie sollst du dann noch schlafen können? Da bist du nicht mehr auf den Knie, um dir was zu erringen, da bist du am Boden, um zu heulen, weil er so gut war und alles bereits getan hat für dich. Und das Einzige, was überbleibt, ihn anzubeten und zu sagen: Herr, du hast alles getan. Ich bin vollkommen, ich bin gerecht, ich bin heilig, ich bin frei. Wie konntest du so etwas nur machen? Aber ich danke dir, dass du es gemacht hast. Stell dir vor, du ergreifst es in deinem Herzen. Und stell dir vor, wir beginnen einander so zu sehen. Sagt Paulus nicht Folgendes: Nun erkennen wir niemand mehr gemäß dem Fleisch, auch nicht Jesus, obwohl wir ihn kannten, der kennen wir nach dem Fleisch. Und wir gehen hinein und wir kennen einander ständig nach dem Fleisch. Dieser Mann Gottes hat das getan. Diese Frau Gottes hat das getan. Dieser hat so viele Stunden geharrt. Der hat so... Meine lieben Freunde, wir müssen aufhören, uns nach dem Fleisch zu erkennen. Wir müssen einander in die Augen schauen und sagen: Du bist vollkommen. Du bist gerecht. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist perfekt. Was hast du denn hier in der Hand? Gebrochen. Gebrochen. Hast du Schmerzen? Im Moment nicht, aber... Wann hast du es gebrochen? Vor 6 Wochen. Ist schon gut zusammengeheilt? Ja, ich habe heute den Fixateur extern rausholen können. Und hast du noch irgendwelche Probleme damit? Ja, er ist noch ziemlich schwach. Ziemlich schwach. Ja. Okay, wir beten für dich. Ja. Vater im Himmel, alle, stimmt doch mit mir kurz überein. Jesus Christus will nicht, dass diese arme Frau leidet. Das will er doch auf keinen Fall. Vater im Himmel, wie heißt du denn? Beatrice. Beatrice. Vater, danke dir für die Beatrice. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Barmherzigkeit, der Liebe, der Leidenschaft. Und Vater, wir danken dir, dass du derjenige bist, der am Kreuz ausgerufen hat: Es ist vollbracht. Vater, danke dir, dass du gesagt hast: Leg die Hände auf die Kranken sollen heil werden. Und Vater, wir befehlen jetzt, diesem Abend völlig, völlig wiederhergestellt zu sein. Wir befehlen jetzt, dass es keine Behinderung mehr gibt. Alles soll neu und hergestellt sein. Vater, wir widerstehen jedem Krankheitsgeist und wir sprechen jetzt zu diesem Arm: Sei heil, sei vollkommen normal, alle Schmerzen befehlen wir zu gehen. Und den Muskeln befehlen wir, stark und normal zu sein, dem Arm perfekt und normal zu funktionieren. Und wir danken dir, Herr, dass das dein Befehl ist, den du vom Himmel ausgegeben hast. Amen. Beweg mal deine Hand. Wie geht's? Es geht besser. Konntest du das vorher tun? Ja, aber nicht so stark. Greif mich an. Drück mich so fest du kannst. Das tut weh, au, au. Ist das dein Ehemann? Oh, ich nehme dir nicht weg, ich nehme dir nicht weg. Die hat schon Angst, ich nehme mir den Mann weg. Sie nennen mich Mann Gottes, der stiehlt keine Ehemänner. Sorry. Hast du irgendjemanden hier, der dich kennt? Wer? Wo ist denn die Ramona? Ramona, komm her zu mir. Du kennst sie? Drück mal ihre Hand. Drück ihre Hand so fest du kannst. Konnte sie das vorher tun? Weißt du das? Oder weißt du das nicht? Konnte sie nicht. Geh nach Hause und sag, Jesus, ich danke dir für mein Wunder. Ich danke dir für mein Wunder. Warum bin ich eigentlich hier runtergekommen? Ah ja. Stell dir vor, wenn wir aufhören würden, einander nach dem Fleisch zu erkennen. Stell dir vor, wie wir einander in die Augen schauen und sagen, du bist eine neue Schöpfung. Ich kann mich erinnern, als ich begonnen habe, in meiner Ehe zu Gott zu flehen. Du liebe Zeit, es ist schon 9.15 Uhr, wir müssen nach Hause gehen. Sag nicht nein, ich bleibe die ganze Nacht da. Ja, meine Frau braucht Schlaf. Meine Frau braucht, obwohl sie schon so schön ist, braucht sie Schönheitsschlaf. Aber ich sage zu ihr, noch schöner wäre es ja schon kitschig. Aber stell dir mal vor, wenn wir wirklich beginnen könnten, einander nicht mehr als nach dem Fleisch anzuerkennen, sondern als neue Schöpfungen. Am Anfang unserer Ehe habe ich gebetet, habe gesagt, Herr, ändere meine Frau. Das habe ich natürlich gebetet, weil ich hier so religiös war. Der Religiöse ist immer der Gute. Ich bete Stunden am Tag, sie nicht so viele Stunden. Ich bin der Mann Gottes, sie nicht diese Frau Gottes. Welche Arroganz und Präpotenz, dass Gott mich heute verwendet, ist wahre Gnade. Wenn ihr Gnade kennen wollt, schaut auf mich. Ein Bild der Gnade. Und ich betete, Gott, ändere meine Frau, ändere meine Frau. Und er hat zu mir einige Dinge gesagt. Das erste, was er gesagt hat, ist, nie wieder redest du so mit mir über meine Tochter. Nie wieder. Amen. Da bekam ich etwas Ehrfurcht. Dann sagte er zu mir Folgendes, warum machst du dir Gedanken, dass sie sich verändert? Du sollst eigentlich so sagen, Herr, ändere mich, dass ich der Ehemann sein kann, der sie liebt wie Christus die Gemeinde. Das sollte deine größte Sorge sein. Und wisst ihr, und dann hat er zu mir noch Folgendes gesagt. Er hat gesagt, du musst aufhören, sie so zu sehen, wie du sie im Natürlichen siehst, und du musst sie so sehen, wie ich sie sehe. Als neue Schöpfung vollkommen in mir. Und dann, das habe ich meiner Frau noch nie erzählt, das weiß sie bis heute nicht. Heute verrate ich ihr ein Geheimnis. Dann habe ich aufgeschrieben auf eine Karte, was meine Frau alles ist. Und das habe ich ständig gesagt. Sie ist das, sie ist jenes, sie ist solches, sie ist so. Und als ich begonnen habe, Identität in sie zu sprechen und in meinem Herzen sie so zu sehen, wie der Herr sie bereits sieht und wie sie in Christus wirklich ist, dann hat sie sich ganz von selbst unwahrscheinlich verändern begonnen. Aber noch mehr habe ich mich verändert, weil ich plötzlich gemerkt habe, wie furchtbar wir eigentlich sind, wenn wir einander nicht nach dem neuen Schöpfung anerkennen. Stell dir vor, wir könnten das alles und wir können es, wenn wir uns entscheiden, es zu wollen. Wir sind neu. Wir sind gerecht. Willst du Auferstehungsleben? Es gibt keine Auferstehung ohne den Tod. Zuerst umarmst du das Kreuz. Zuerst sagst du, Christus, er ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Sagst du, ich bin mit Christus gestorben, gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich für mich dahin gegeben hat. Und ich mache die Gnade nicht umsonst. Ich bin dem Gesetz gestorben. Und wenn dein Herz das ergreifen kann, weißt du, was du beginnen wirst zu tun? Du wirst plötzlich beginnen, gerecht zu handeln, weil du überzeugt bist, dass du gerecht bist. Und solange du versuchst, gerecht zu handeln und dein Herz überzeugt hast von der Wahrheit, dass du die Gerechtigkeit in Christus bist und nicht die Gerechtigkeit in dir, lebst du ein verkrampftes Christenleben und lebst du ein Pharisäer-Christenleben. Denn dann plötzlich musst du ständig noch etwas dazulegen, um noch besser auszusehen. Eines der Dinge, die ich an meiner Frau schätze, wie kaum etwas anderes, ist, dass meine Frau so authentisch ist, wie man nur sein kann. Die macht niemals gute Miene zum bösen Spiel. Niemals. War sehr peinlich am Anfang, weil ich so religiös war. Heute liebe ich es. Ist eine Eigenschaft an mir, die ich schätze und die ich liebe. Einfach, da gibt es keine Maske. Heiliger Geist, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir und wir danken dir. Du bist wunderbar, du bist herrlich, du bist gütig, du bist großzügig. Herr, dein Werk am Kreuz war so vollkommen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns nicht mehr Mühen brauchen, um von dir zu bestehen, sondern dass wir nur im Herzen Glauben brauchen, dass du es tatsächlich gemacht hast. Und Herr, wir sagen heute ab dem Gesetz zur Gerechtigkeit. Wir sagen heute, wir sind mit Christus gestorben. Wir sind dem Gesetz gestorben, um für dich, Gott, zu leben. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du diese Wahrheit tief hineinschreibst in die Herzen aller meiner Freunde hier und die Leute, die ich online sehen, dass sie diese Wahrheit im Herzen ergreifen. Ich bin gerecht durch Christus und nie mehr wieder versuche ich vor Gott irgendetwas zu erlangen durch meine eigene Leistung. Sondern ich ergreife es einfach im Glauben, weil er für mich geleistet hat. Vater im Himmel, ich danke dir. Oh, Heiliger Geist, du bist wunderbar. Ich sehe, dass der Heilige Geist jetzt einige Leute hier berührt. Da gibt es, ich weiß nicht, ob das nur eine Person ist oder mehrere. Ich denke, wir haben ja auch Leute online. Könnt ihr sehen, ob Leute live dabei sind und wie viele? Wisst ihr nicht, alles klar. Ist kein Problem, kein Problem. Aber ich glaube, wir haben auch Leute live dabei. Aber ich spüre einfach, wie der Heilige Geist jemand heilen will hier von chronischen Magenproblemen. Da gibt es jemanden, der leidet an chronischen Magenproblemen, hatte sogar auch schon Probleme mit Magengeschwüre, aber jetzt leidest du von ständig chronisch wiederkehrenden Magenproblemen, wo dir Kleinigkeiten, die du falsch isst, schon das Leben wirklich ganz, ganz kaputt machen, ganz fast zur Hölle machen. Ist diese Person hier im Raum? Dann zeig mal kurz mit deiner Hand auf. Hier, zwei, drei, es sind einige Personen hier. Okay, macht mal Folgendes. Ihr versucht jetzt gar nichts von Gott zu erwirken. Gar nichts. Ihr entspannt euch ganz völlig, entspannt euch einfach. Entspannt euch einfach, legt einfach diese Person, die das betrifft, legt deine Hand auf deinen Magen und entspann dich ganz einfach. Da, wo du bist, entspann dich heute. Heiliger Geist, wir danken dir, dass die Heilung durch Jesus Christus am Kreuz bezahlt wurde und dass du derjenige bist, Heiliger Geist, der uns die Schatzkammer des Himmels aufgemacht hat. Und dafür sind wir dir so, so, so dankbar. Heiliger Geist, wir danken dir jetzt für diese Wunder. Wir wollen dich ehren, Geist Gottes. Wir stehen gegen jeden Krankheitsgeist. Wir befehlen diesen chronischen Magenschmerzen jetzt zu gehen. Lass dich einfach entspannt fallen. Nimm das für dich jetzt einfach an. Wir befehlen diesen Magen jetzt heil zu sein. Wir befehlen diesen chronischen Schmerzen zu stoppen, Magengeschwüre, befehlen wir jetzt zu gehen. Sei geheilt in Jesu mächtigen Namen. Sei heil. Da ist jemand auch hier und wie gesagt, es kann sein, dass das online ist oder auch nicht. Aber ich sehe, dass Jesus jemand heilt, der ein Knieproblem hat. Und der bereits Operation hatte. Und nach der Knie-OP wurde es aber nicht wieder so gut, wie es sein hätte werden sollen und wie du es dir erwartet hast. Und ich sehe, wie die Hand Gottes jetzt dieses Knie völlig wiederherstellt, also ganz wiederherstellt. Da hinten ist die Dame. Hattest du OP und das Knie wurde nicht wieder so? Hast du Schmerzen? Hast du jetzt Schmerzen? Wunderbar. Habe ich was Falsches gesagt? Wunderbar. Ja, wenn sie keine Schmerzen hat, wie sollen wir wissen, ob sie geheilt wurde und ob das Wort der Erkenntnis auch wirklich vom Heiligen Geist war? Ich kann ihr alles sagen hier, aber wenn es nicht bestätigt wird, dann wie wollen wir wissen, dass das vom Heiligen Geist war? Wunderbar. Es war genauso, wie er es mir gezeigt hat. Okay, diese Dame hier, du auch, hattest schon Knieoperation? Hast auch noch Schmerzen? Linken Knie? Okay, da hinten auch ein Mann. So viele! Um Himmels Willen, was ist denn los mit euch? Alles Knieoperationen. Haltet mal kurz die Hand hoch. Okay, schau, diese alle hatten Knieoperationen, es wurde nicht so, wie es war. Ich möchte, dass die Leute, die neben um diese Leute herum sind, nur die Hände auf sie legen. Ja, legt die Hände auf sie. Ja, ja, legt auf sie die Hände. Da drüben auch, auf diese Dame, da hinten auch. Da hinten auch, einfach die Hände auflegen. Der Fokus darf nicht auf Reinhard Hirtler sein, der Fokus muss sein auf Jesus Christus, der durch seinen Leib wirkt. Und der gleiche Christus, der in mir lebt, lebt in dir. Und derselbe Heilige Geist in mir drinnen, ist in dir drinnen. Darum legt diesen Leuten jetzt einfach die Hände auf. Wo ihr seid, legt sie die Hände auf. Betet gar nichts dafür. Lasst einfach die Kraft Gottes durch euren Körper jetzt fließen. Ganz simpel. Der Heilige Geist hat es offenbart, also der Heilige Geist macht es auch. Heiliger Geist, du bist genial, du bist wunderbar, du bist so toll. Du liebst diese wunderbaren Europäer von ganzem Herzen. Das wissen wir. Das wissen wir, das wissen wir, das wissen wir. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mir gezeigt hast, dass du diese Knie wiederherstellen wirst. Vater, wir stehen ganz bewusst an gegen jeden Krankheitsgeist und wir werden dir jetzt mal sagen, Jesus Christus ist der Herr dieser Menschen und nicht du. Und wir befehlen diesen Knies, gesund zu werden. Ich befehle jetzt allen Schmerzen aus jedem dieser operierten Knies zu gehen. Schmerzen raus, Schmerzen weicht jetzt. Seid geheilt. Ich befehle allen Knien wiederhergestellt zu werden auf eine übernatürliche, schnelle Art und Weise. Dass die Ärzte nur so staunen werden, was hier geschehen ist. Vater, wir danken dir, dass die Ärzte ihres getan haben und du aber noch größer bist und besser bist, weil du der Oberarzt bist. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus Christus. Du hast es für uns am Kreuz getan. Seid geheilt jetzt. Testet mal eure Knie jetzt. Testet mal eure Knie. Wer Schmerzen gehabt hat, test mal dein Knie. Wie geht's dir? Der macht schon Kniebeugen. Hast du Schmerzen? Hattest du vorher Schmerzen? Die Dame da hinten, mach, test eure Knie. Wie geht's dir? Top. Wie heißt du denn? Andreas, bist du Schweizer? Ja. Wann wurdest du operiert? Und hattest immer Schmerzen? Dieses Knie wurde operiert. Ich habe eine Knieprothese. Und die, ja. Ich konnte so ein wenig tolerieren, die Schmerzen. Aber sie haben mich immer geplagt. Und jetzt? Kein Problem. Kannst Kniebeugen machen? Ja. Jesus ist wunderbar. Da hinten war auch noch jemand. Wo war noch jemand mit Knieoperation? Du warst das. Welches Knie? Und wie geht's jetzt? Hast du vorher Schmerzen gehabt? Und jetzt? Beweg dich ruhig. Tut alles. Also, kein Schmerz. Kein Schmerz. Und wie geht es der Dame da hinten? Ist weg, Schmerzen. Wisst ihr, in Brasilien muss ich immer dazu sagen, Christen lügen nicht. Aber in Europa brauche ich das nicht sagen. Weil der Europäer, der sagt, ist gar nichts besser geworden. Nein, tut immer noch weh. Nein, nein. Der Brasilianer sagt, ich bin geheilt, im Namen Jesus, ich glaube es, ich glaube es, ich glaube es. Und dann, wenn die so sagen, weiß ich schon, der hat sich gar nichts getan. Dann sage ich immer, hört auf zum Lügen, nicht im Namen Jesus, im Glauben, sondern tut's weh oder tut's nicht weh. So simpel ist das. Meine lieben Freunde, ich lasse euch nach Hause gehen, meiner lieben Frau zuliebe und meinen lieben Gastgebern zuliebe. Ich habe hier Gastgeber, der Ivan und die Zita, bei denen wir wohnen dürfen. Wir sind sehr dankbar, hier zu sein. Morgen kommen wir auch wieder zusammen. Ich weiß gar nicht wann. Die sagen mir hier alles. Sie sagen, dann musst du aufstehen, dann musst du essen, dann musst du ins Auto steigen, dann musst du dorthin fahren. Ich weiß nur, dass ich am Sonntagabend einen ganz, ganz, ganz wichtigen Termin habe im Haus von Zita, denn da wird der Ivan den Griller anwerfen. Und ich sage euch, der Ivan, der macht das Steak medium rare. So kriege ich es nicht einmal in Brasilien. Also ich freue mich schon heute so auf Sonntagabend. Ich freue mich aber auch sehr morgen Nachmittag, wenn ich wieder mit euch hier sein darf. Vergesst nicht, Jesus ist genial. Du bist dem Gesetz gestorben. Du lebst jetzt für ihn, weil Christus dich gerecht gemacht hat und vollkommen gemacht hat. Herzlichen Dank. Wer schließt ab? Du? Ich. Okay, ich schließe ab. Dann gute Nacht, bis morgen. Und wie viel Uhr? 14 Uhr. 14 Uhr sehen wir uns morgen wieder hier. Und wenn ihr in der Nacht aufsteht zum Pinkeln gehen, denkt nicht an Jesus, sonst ist die Nacht vorbei. Okay? Gute Nacht.